Disclaimer, ich bin Ricky, ihr hört jetzt gleich Ricky MMA oder Ricky, eines dieser beiden Podcast-Projekte, müsstet ihr euch ausgesucht haben, wenn ihr diese Nachricht hören könnt. Es geht auch gleich los, ich möchte euch gar nicht lange aufhalten mit unnötigem Gelaber. Ein kleiner Hinweis, bevor es dann wirklich jetzt hier richtig zur Sache geht. Und zwar, das Brot des Podcasters sind, wie ihr wisst, die Downloadzahlen, die Likes, die Retweets und auf YouTube von mir ist auch ein Daumen nach oben. Aber manchmal reicht das nicht aus. Manchmal, ja, möchte man seinen Lieblingspodcaster darüber hinaus noch unterstützen. Und auch ich biete diese Möglichkeit an. Ihr könnt mir ein Geschenk schenken oder einfach eine kleine Geldspende zukommen lassen. Und zwar entweder über Amazon oder PayPal. Guckt einfach mal bei nonpg.de/Dankeschön vorbei. Da könnt ihr die für euch attraktivste Option aussuchen. Wem das zu aufwendig ist, der kann auch einfach auf paypal.me/RickyPalm klicken und mir einen Euro, sage ich jetzt mal, in den Hut werfen. Ich glaube, unter einem Euro machen es die bei PayPal auch nicht. Ihr könnt mir natürlich auch mehr in den Hut werfen, aber ja, ich bin, wie gesagt, fast schon zufrieden mit Downloads, Likes, Retweets und den berühmten Daumen nach oben. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast. So, kleine Verspätung. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Heute war es wieder ein klein wenig stressig, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber es ist ja... So, jetzt sieht man mich, glaube ich, auch besser. Es ist ja Licht am Ende des Tunnels zu sehen, denn ich habe es ja schon letzte Woche gesagt, ich werde mich ja rein von der Zeit her so ein bisschen umstellen. Nächste Woche mache ich definitiv nochmal Donnerstag 17.30 Uhr und vermutlich schon ab übernächster Woche werde ich diesen ganzen Live-Chat hier um ja 19.30, 19.45 am Mittwoch abhalten. Darüber werde ich euch natürlich im Vorfeld nochmal informieren. Kann auch sein, dass es sich nochmal eine Woche verschiebt, aber ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal so ein paar Stellschrauben gedreht, so dass ich diesen Live-Chat in Zukunft Mittwochabend abhalten kann. Und dann werde ich auch darauf Wert legen, dass ich nicht länger als eine Stunde mache oder sagen wir mal vielleicht eine Stunde 15 oder so, denn ich weiß, viele von euch sind auch Fußballfans und möchten gerne die Champions League gucken und ich werde natürlich versuchen, da nicht irgendwie ins Gehege zu kommen mit dem schönsten Sport der Welt nach MMA natürlich. So, dann gibt's noch ein kleines Update für alle, die diesen Podcast abonniert haben. Ihr müsst euch nicht umorientieren. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden, dass man auch in Zukunft den Stream weiter beibehalten kann. Also es wird sich für euch überhaupt nichts ändern. Es wird sich im Endeffekt nur für mich was ändern. Ich muss ein bisschen rumbasteln und hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege. Aber ich bin da guter Dinge. Aber für alle, die das Ganze über Podcast hören, es wird sich für euch nichts ändern. Das wollte ich euch unbedingt nochmal mitteilen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auf iTunes eine Bewertung da lasst oder euch vielleicht mal öffnet, ja, und euren Freunden sagt, hey, da ist der Ricky und der macht jeden Mittwoch dann in Zukunft einen Live-Chat. Guckt doch mal vorbei. Der ist MMA-Fan, genauso wie ich oder genauso wie du. Und schaltet doch mal ein, mach ein bisschen mit. Das würde mir natürlich sehr, sehr gut tun. Und für alle, die jetzt hier auf YouTube zugucken, Daumen da lassen, abonnieren, auch Freunden Bescheid sagen, die Timeline-Ausgaben teilen. Das alles hilft mir, ja, den ganzen Podcast ein klein wenig bekannter zu machen. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier überall alle Kanäle bedient habe. Der Jens ist da, da freue ich mich. Dann schreibt der Francesc, weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Der schreibt, Fußball ist uns scheißegal. Das stimmt natürlich nicht. Habt ihr gestern nicht das Podolski-Abschiedsspiel gesehen? Also ich bin völlig weggepennt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war unglaublich schwierig, sich da durchzutanken. Das war schlimmer als jede UFC 208-Card oder ja vom Niveau her. Und dann hat Podolski da diesen Hammer ausgepackt. Dann bin ich kurz wieder aufgewacht und danach wieder direkt eingepennt, um dann schlussendlich zu seiner Auslaufrunde wieder aufzuwachen. Also die wichtigsten Dinge habe ich gestern mitbekommen vom Spiel und die anderen 190 Minuten gefühlt gepennt. So. Dann habe ich noch was geändert. Letzte Woche war ich sehr unzufrieden mit der Sendung. Das lag daran, dass ich aufgehört habe, mir Notizen zu machen. Ich habe einfach gedacht, ach komm, ich spreche einfach. Es kommen immer so viele Themen im Chat auf, die ich dann hier mit aufgreifen kann und über die ich dann reden kann. Und das ist auch super, aber ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn ich so ein paar Punkte mir notiere, über die ich unbedingt reden will, weil ich dann für mich einfach eine gewisse Struktur im Vorfeld festlegen kann und dann ja nicht ganz so schwimme durch die Sendung und hier auf ein Thema eingehe und da auf ein Thema eingehe. Deswegen habe ich mir wieder Notizen gemacht. Ich möchte die Sendung ja vorantreiben und noch einen Aufruf in eure Richtung. Wenn ihr Ideen habt, wie wir das Ganze hier besser gestalten kann, könnt ihr die mir natürlich zukommen lassen. Twitter @RickyMMA oder auf Facebook auch @RickyMMA. Ihr könnt es unter die Videos posten, ihr könnt es auf Soundcloud unter die Timeline-Ausgaben posten. All das hilft mir, um hier ja einfach was auf die Beine zu stellen, das uns allen Spaß macht. Weil wie gesagt, ich sehe das als eine kleine Gemeinschaft. Wir sind ein paar Kaputte, die diesen Sport hier in Deutschland abfeiern, der hier eigentlich gar keine Bühne hat sozusagen. Selbst das größte Pressemedium in Sachen MMA in Deutschland kriegt nichts davon mit, dass ihr Nummer 1 Kämpfer Dennis Siver einen Kampf gegen eine der größten Legenden im MMA-Sport hat, BJ Penn. Ihr werdet es mittlerweile natürlich erfahren haben, aber das hat bei Ground and Pound wieder, sag mal, nur so 12, 13 Stunden gedauert, bis die News auch gepostet haben. Aber ich möchte nicht schon wieder anfangen, hier rumzuhaten. Ich möchte vielmehr beginnen heute mit UFC London. Ein ganz kurzer Rückblick, ein paar Dinge, die ich sagen möchte. Jimmy Manuwa, der natürlich beeindruckend Corey Anderson wegbürstet. Und jetzt gehen natürlich die Dinger schon los. Ja, Mensch, ist das der neue Nummer 1 Herausforderer? Trifft er auf DC oder trifft er auf Rumble Johnson, je nachdem, wer gewinnt? Ist er vielleicht sogar der Welcome-Back-Gegner für Jon Jones? Er wird auf jeden Fall ziemlich gehypt. Das Problem in der Light Heavyweight Division ist vermutlich, dass man gar nicht drum rumkommt, Manuwa jetzt zeitnah als Top-Contender zu präsentieren, aber aus meiner Sicht hat er noch nicht die Qualität. Er hat zwar einen Corey Anderson besiegt, gar keine Frage, aber ich behaupte mal, dass Corey Anderson wirklich nur durch Knockout von Jimmy Manuwa besiegt werden konnte. Corey Anderson hat unheimlich viel Talent, er wird halt nur vor zu großen Aufgaben gestellt, glaube ich. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Light Heavyweight Division einfach nicht so gut bestückt ist wie andere Divisions in der UFC. Und dann kommt es eben zustande, dass ein Corey Anderson, der vielleicht noch ein, zwei Jahre bräuchte, um gegen Manuwa gut auszusehen, zu früh schon so einen Kampf bekommt. Dazu kommt noch, dass er einfach aus meiner Sicht auch zu wenig Masse mitbringt für die Light Heavyweight Division. Er selber sagt, er kann nicht runtergehen in die Middleweight Division. Dann muss er halt einfach, also wenn er das mit der Middleweight Division nicht schafft, verstehe ich, dann muss er aber versuchen, kräftiger zu werden, mehr Muskelmasse aufbauen, weil das sah wirklich merkwürdig aus im Kampf. Fast schon wie wenn ein Cruiserweight, also Manuwa als Cruiserweight gegen einen Light Heavyweight antritt. Das fand ich jetzt sah ein bisschen unausgeglichen aus. Unterm Strich bin ich der Meinung, dass Manuwa tatsächlich jetzt einen großen Kampf bekommen sollte, vielleicht auch nochmal so einen Zwischenschritt gegen Shogun Hua, den er eigentlich besiegen muss, ja, von seiner Qualität her, aber vielleicht ist Hua ein bisschen intelligenter in der Art und Weise, wie er so einen Kampf angeht und lässt sich nicht so einfach treffen wie so ein Corey Anderson. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie Manuwa sich aus der Affäre zieht, wenn er halt einfach nicht seinen Money Shot landen kann. Weil dass der Typ Power hat, ist gar keine Frage, aber ich glaube, dann hört's auch schon auf. Es ist nicht so viel Technik da, dass man jetzt hier das Gefühl bekommen könnte, er könnte Rumble oder DC gefährlich werden. Von Jon Jones möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Ich bin der Meinung, dass Jimmy Manuwa gegen keinen dieser drei Kämpfer eine Chance hätte, aktuell jedenfalls. Natürlich hat er deswegen wiederum eine Chance, weil er halt unheimlich viel Power hat und das ist gerade bei den schwereren Gewichtsklassen dann eben der Unterschied. Man hat es ja auch gesehen bei Daniel Cormier gegen Rumble Johnson 1, dass sobald Rumble nicht mehr seine Treffer landen kann gegen DC und auf dem Boden ist, er eigentlich nur noch wie ein Mittelklasse Light Heavyweight aussieht. Und ja, es fühlt sich für mich so an, dass Manuwa zwangsweise jetzt ein Top-Contender ist, aber eigentlich noch nicht die Skills hat, um wirklich einer zu sein. Dann haben wir gesehen, ich gehe nachher auch noch auf eure Fragen ein, gar keine Frage, viele Fragen, ja, sind mir hier schon zugespielt worden. Gunnar gegen Donald Cerrone habe ich mir ja aufgeschrieben. Gunnar Nelson, der eine großartige Performance gegen Alan Jubin gezeigt hat. Ich bin der Meinung, dass Gunnar Nelson sehr, sehr gut ist, aber er braucht auch die richtigen Gegner, ähnlich wie Manuwa. Auch wenn ich der Meinung bin, dass Gunnar Nelson deutlich besser ist als Jimmy Manuwa, wenn man das jetzt mal von den Skills vergleicht. Aber ich habe das Gefühl, dass Gunnar Nelson manchmal so eine fehlende Einstellung hat im Kampf. Oder wie soll man das sagen? Also ich weiß, dass es seine Art ist, ein bisschen introvertiert und sehr stoisch und so. Aber manchmal fehlt mir da so das gewisse Etwas. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, er hat jetzt mit Alan Juban jemanden besiegt, der kurz davor steht, in die Top 10 zu kommen. Selber Brown Belt bei Ten Planet Jiu-Jitsu, also unter Eddie Bravo. Und gute Striking Skills, sei das sich wirklich gut aus der Affäre gezogen. Wie sieht das jetzt aus, wenn Gunnar Nelson gegen Donald Cerrone oder Stephen Thompson kämpft oder Robbie Lawler zum Beispiel? Und ich bin mir nicht sicher, ob Gunnar Nelson in dieser Kategorie mitspielen kann. Ich würde diese Kämpfe gerne sehen. Wenn ich mir jetzt einen aussuchen dürfte, wäre es wahrscheinlich der Cerrone-Kampf. Ich glaube, Wonderboy, das ist natürlich verführerisch, weil Karate gegen Karate sozusagen, aber ich glaube, dass Stephen Thompson auch wieder eine Nummer zu groß ist für Gunnar Nelson. Aber der Typ hat, der ist unfassbar talentiert, aber irgendwas bremst diesen Typen. Und ich meine, wie gesagt, nicht seine stoische Art. Das ist mir schon klar, dass es sein Gemüt ist. Aber er hat einfach nicht diesen Killer-Instinkt. Das stimmt eigentlich auch nicht. Er ist ja total auf das Finish jetzt gegangen. Aber ich weiß nicht, ich kann es euch nicht anders sagen. Wenn ich Gunnar Nelson kämpfen sehe, denke ich immer so, sehr, sehr gut, großartiger Kämpfer, aber wirklich ein Top-Contender oder ein zukünftiger Titelherausforderer, ich bin mir nicht sicher. Dann nochmal UFC London, und zwar Brad Pickett, muss ich kurz drauf eingehen, eigentlich nur, weil ich jetzt hier so ein bisschen rumflamen will. Sag mal, ging euch das auch so, dass ihr das Gefühl hattet, dass das alles ein bisschen übertrieben war mit Brad Pickett? Also ich saß da so vorm Fernseher und dachte mir so, ja, ist der jetzt tot oder was? Also so unfassbar wurde da auf die Tränendrüse gedrückt und ein riesen Bromborium gemacht, schon auf Twitter die Tage davor. Und ich dachte mir so, ey, ihr Fucker, ihr lasst Mike Goldberg einfach so gehen, der Typ muss eine Woche später bei UFC Phoenix in die Kamera winken, um überhaupt mehr oder weniger noch seine Abschiedsshow zu bekommen. Und bei Brad Pickett, großartiger Kämpfer, gar keine Frage, aber es ist jetzt irgendwie keiner. Also wenn es Brad Pickett in diesem Sport nicht gegeben hätte, dann würde der Sport jetzt nicht anders aussehen oder so. Ja, also er ist einfach kein Game Changer. Es ist ein verdienter Veteran und der hört jetzt auf und fertig. Aus ist die Maus. Es ist für mich kein Uriah Faber. Aber man hat ja fast schon mehr Aufsehen um diese ganze Nummer gemacht als bei Faber. Und es ging mir irgendwie auf den Sack. Ja, also ich weiß auch nicht. Ich fand das, wie gesagt, gerade wenn man sich überlegt, wie Mike Goldberg die Bühne verlassen hat, irgendwie ein bisschen schwach, dass jetzt hier bei Brad Pickett wirklich so getan wird, als würde da der größte europäische Kämpfer aller Zeiten abtreten. Ganz ehrlich, der Typ hat, glaube ich, in den letzten 7 Kämpfen 6 verloren oder so. Also man muss wirklich mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Das ging mir alles ein bisschen auf den Sack. Das wollte ich unbedingt loswerden. Wahrscheinlich ist es nicht gerechtfertigt, aber ich musste das jetzt unbedingt loswerden. Dann Mark DeCasey muss ich natürlich auch ansprechen. Was für ein verrückter Typ. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Timo Beckel, wie hieß der Vogel? Ihr wisst, wen ich meine, gegen den er gewonnen hat. Ach, wie hieß denn der jetzt nochmal? Ich glaube jetzt nicht, dass der ein wirklicher Gradmesser ist für Mark DeCasey. Aber es bahnt sich ja aktuell auf Twitter schon so ein bisschen ein Beef an. Jetzt muss ich aber erst nochmal kurz herausfinden, wie der Gegner von Mark DeCasey hieß. Das muss ich jetzt hier definitiv noch erwähnt haben. Na, finden wir das noch heraus. Timo Packerlen, so hieß er, ganz genau. Und jetzt ist es ja so, dass DeCasey aktuell im Clinch liegt. Muss ich hier nochmal kurz hier die Fenster schließen. Jetzt ist hier zu viel auf einmal geöffnet. Ich tanke mich hier auch gerade durch, weil ich natürlich in den Chat möchte und mit euch reden möchte. Aber ich habe mir das so vorgenommen, dass ich in Zukunft einfach erstmal das loswerde, was mir wichtig ist. Und dann gucken wir in den Chat. Jetzt habe ich aber hier zu viele Fenster offen und das verwirrt mich. Das nimmt so ein bisschen Fahrt aus der Nummer. So, okay. Also, DeCasey aktuell so ein bisschen im Twitter-Beef mit Paul Felder. Ja, die versuchen schon so ein bisschen was für Glasgow abzuchecken, den Co-Main-Event. Könnte ich mir ganz interessant vorstellen, diesen Kampf. Ich glaube aber auch, dass DeCasey noch ein bisschen braucht. Ja, dieser Packerlen ist jetzt keine Mega-Nummer, dass man jetzt denken muss, Mensch, DeCasey, der ist nächstes Jahr Champion. Aber er hat natürlich die Agilität und diesen Wow-Effektor, definitiv. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass wenn es wirklich in die Top 20 geht, dass er da echt große Probleme haben dürfte, sich momentan zu halten. Dafür ist er dann auch zu, wie soll man das sagen? Also ich meine, die Techniken, die er da zeigt, die überraschen vielleicht so ein Packelen oder wie der Vogel heißt, aber wenn du da gegen einen wirklichen Top-Contender kämpfst, der hat auch schon ganz andere Dinge gesehen, behaupte ich jetzt einfach mal. Dennoch ein Typ, den ich gerne weiter verfolgen möchte, und so ein Glasgow-Spot gegen Paul Felder stelle ich mir ganz interessant vor. So aus dem Bauch heraus würde ich aber sagen, dass Paul Felder echt eine harte Nuss wäre für Mark DeCasey. Und das Letzte, was ich zur UFC London Card sagen will, ist, dass es mir tierisch auf den Sack ging, wie dieser Referee, Neil, wie hieß der nochmal, Neil? Hier habe ich den Namen vergessen. Die Kämpfer mal so schnell aufgestellt hat. Letzte Woche beim Live-Chat haben wir noch darüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, man sollte grundsätzlich überhaupt nie Kämpfer trennen, wenn sie am Käfig stehen, oder aufstellen, wenn sie auf dem Boden gerade sind, weil sich die Position zu erarbeiten für einen Grappler oder für einen Jiu-Jitsu-Kämpfer enorm schwierig ist, die zu halten schwierig ist und dann auch noch was damit anzufangen, ja, also eine Submission, ist dann nochmal schwieriger. Und wenn du nach 15 Sekunden direkt wieder aufgestellt wirst, ist das eigentlich eine Benachteiligung eines Grapplers oder eines Jiu-Jitsu-Kämpfers. Also aus meiner Sicht grenzt das wirklich schon an Betrug, was da abging in London. Also gerade bei dem Kampf zwischen Arnold Allen gegen Makwan Amerikani gab es so ein paar Situationen, wo ich mir dachte, ey, chill mal ein bisschen, lass die Typen mal auf dem Boden arbeiten oder am Käfig. Du kannst sie jetzt hier nicht einfach trennen. Das ist wie wenn ich jetzt mitten in einem Schlagabtausch sage, stopp, trennen, erstmal alle durchschnauben und dann fangen wir nochmal an. So was geht gar nicht. Also das ist für mich wirklich skandalös gewesen. Und da muss man auch seitens der UFC was unternehmen, weil in dem Fall stellt ja die UFC die Referees, also das wird praktisch selber beaufsichtigt von der UFC, so ein Europa-Event. Das ist nicht so wie in den USA, wo es einzelne Commissions gibt. Und da muss die UFC was machen. Da müssen sie andere Referees booken oder die besser schulen. Das geht für mich überhaupt nicht. Und es war so passend, weil wir halt letzte Woche erst darüber gesprochen haben und jetzt genau das gesehen haben, was diesen Sport aus meiner Sicht ein Stück weit schadet. Also das wollte ich auch nochmal loswerden. Wenn ihr noch was zu UFC London loswerden wollt oder eine andere Meinung habt, könnt ihr die jetzt in den Chat schreiben. Ich guck mal, was der Chat bislang so hergibt. Lass uns MMA in Deutschland groß machen, schreibt der Alex. Da stimme ich natürlich sofort überein. Das fehlt uns hier in Deutschland. Ich versuche ja wirklich irgendwie meine Nische hier zu finden. Es ist aber, das wollte ich auch noch loswerden. Das klingt jetzt alles so ein bisschen jammern und so. Das will ich eigentlich gar nicht, aber es ist enorm schwierig, hier Fuß zu fassen, so mit so einer ganz neuen Nummer aus dem Nichts. Also ich habe halt keine Run-Fighting-Nummer, die mich pusht oder Ground and Pound oder sonst irgendwas, sondern man fängt eigentlich bei Null an. Ich bin der Meinung, dass mein Content, zumindest der tägliche, relativ solide ist. Ja, also es gibt die Timeline-Ausgaben, das habe ich so noch nirgendwo gesehen, dass einer jeden Tag die wichtigsten News zusammenfasst, die in 3 Minuten verpackt und man eigentlich jeden Tag über das informiert wird, was wirklich wichtig ist, rund um UFC und MMA. Trotzdem, da habe ich dann 40 bis 60 Hörer, das ist halt nichts. Ja, wahrscheinlich klicken dann noch manche dreimal, weil sie irgendwie das sich nicht auf einmal durchhören und so. Das ist halt gar nichts und es catcht auch nicht so richtig. Also es ist jetzt nicht so, dass die Hörerzahlen sich enorm multiplizieren von Woche zu Woche. Ist egal, ich werde damit nicht aufhören, sondern werde es weitermachen. Auch auf YouTube ist es jetzt nicht so, dass das völlig durch die Decke geht. Ich freue mich über jeden, der hier zuguckt, ob es 12 sind, wie jetzt in dem Fall, oder 35, wie schon zu anderen Zeiten. Ich freue mich wirklich über jeden. Und auch beim Podcasting ist es schwierig, da wirklich Fuß zu fassen. Ja? Und wenn man dann zum Beispiel sieht, was für eine Community hinter den etablierten Kräften in Deutschland steht, ärgert man sich fast schon, dass die nicht diese Möglichkeiten besser für sich nutzen. Also ich sage jetzt nicht, ich finde es ungerecht, dass Ground and Pound so viele Likes hat auf Facebook oder sonst irgendwas. Das ist alles okay, die Jungs sind seit Ewigkeiten dabei. Das kann so sein, ist mir egal. Aber dass damit nichts gemacht wird und eben nicht versucht wird, das Ganze mehr nach vorne zu schieben, diesen Sport, und mehr Content zu produzieren, es liegt ja eigentlich nur da und man müsste es nur aufheben und damit was machen. Und das fehlt mir so ein bisschen. Ärgert mich immer wieder. Also lasst uns gerne zusammen MMA in Deutschland groß machen. Ich bin dabei. Mahlzeit Freunde der Sonne, schreibt der Emil. Ricky, deine Meinung zu BJ Penn und Dennis Siver. Komme ich gleich dazu? Dann bleibe ich da gleich dabei, weil das nächste Thema steht auch auf meinem Zettel. Also, gestern wurde bekannt gegeben, dass die UFC am Sonntag, dem 25.06., ein Event in Oklahoma City plant. Das ist sozusagen das Konter-Event zum großen Bellator Pay-Per-View am 24.06. im Madison Square Garden. Da werde ich nachher auch noch was dazu sagen. Jetzt aber erstmal zu der Oklahoma City Card. Es wurde bekannt gegeben, dass unter anderem Felice Herrick auf Justin Kish trifft. Macht Sinn, Herrick ist momentan ja auf einer, hat einen relativ guten Lauf, muss man sagen. Justin Kish ist, glaube ich, wird ein bisschen unterschätzt, eine sehr gute Kämpferin, die aber so richtig ihr ganzes Potenzial in der UFC noch nicht ausschöpfen konnte. Ist, glaube ich, eine Kämpferin, die man im Auge behalten sollte, und es wird eine, denke ich mal, interessante Angelegenheit gegen Herrick. Und Johnny Hendricks kämpft gegen Tim Boach, auch das finde ich ganz in Ordnung. Ja, ist ein interessanter Kampf. Und die große Nummer für uns Deutsche ist natürlich Dennis Siver gegen BJ Penn. Der Kampf wurde ja schon letztes Jahr für UFC 196 angesetzt. Dann hat sich Dennis Siver verletzt. BJ Penn sollte eigentlich dann, was weiß ich, gegen wen alles kämpfen. Am Ende war dann Yair Rodriguez sein Gegner. Wie das ausging, wisst ihr natürlich noch. So, jetzt kämpft BJ Penn gegen Dennis Siver. Ein Kampf, da bin ich ganz ehrlich, den ich eigentlich nicht brauche. Ja, ich will BJ Penn nicht mehr kämpfen sehen. Bei Dennis Siver habe ich das Gefühl, dass er noch kompetitiver ist als BJ Penn. Ja, also er kann wahrscheinlich noch mit mehreren Leuten mithalten, als das BJ Penn kann. Deswegen ist im ersten Moment auch Siver für mich der Favorit in diesem Kampf, vorausgesetzt, er ist fit soweit. Ja, ich bin gespannt, wie das ausgeht letzten Endes. Aber es ist kein Kampf, auf den ich mich freue. Ja, also so ein Kampf wäre natürlich was Tolles gewesen vor 3 Jahren oder so für uns Deutsche. Aber jetzt, ich weiß nicht, es ist jetzt, also wenn ich jetzt so Typen wie Run Fighting oder so einen Tipp geben würde oder wollen würde, dann wäre es definitiv schon zu gucken, dass man sich jetzt auf diesen Kampf stürzt und den wirklich irgendwie so, ich sag mal in Anführungsstrichen, promotet, sich versucht da so ein bisschen hinterzuklemmen, weil BJ Penn, glaube ich, jemand ist, mit dem auch Leute was anfangen können, die jetzt nicht so regelmäßig MMA verfolgen. Und das, ja, dass man diese Möglichkeit hat, jetzt BJ Penn gegen den Deutschen zu sehen, wäre vielleicht eine Möglichkeit, den Sport wieder mehr in den Fokus zu rücken, ja, hier in Deutschland. Und vielleicht, wenn man jetzt schon damit anfängt, kann man gleichzeitig auch das Interesse so ein bisschen auf so unglaublich gute Cards wie UFC 211 lenken. Ja. Das wäre jetzt mein Vorschlag in Richtung Run Fighting, dass man sich über sowas mal Gedanken machen sollte, weil das ist ja auch noch ein wichtiger Aspekt für uns, dass wenn wir schon mal einen Deutschen im Rennen haben, der gegen eine echte Legende antritt, dass man das dann auch irgendwie, das muss halt irgendwo auch aufschlagen im deutschen Mainstream, ist wahrscheinlich zu viel verlangt, aber überhaupt in der deutschen Sportwelt, aber das geht ja total unter. Und vielleicht wäre es eine Möglichkeit, dass irgendwie durch freien Content jetzt zugänglicher zu machen für MMA-Freunde, die noch nicht ganz so in der Materie drin sind, aber vielleicht mit BJ Penn was anfangen können. Und ja, das würde ich versuchen. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, aber das werden die eh nicht machen, weil die kriegen nichts gebacken, die Vögel da. Aber ja, im Prinzip jetzt als reiner MMA-Fan gebe ich da einen Fick drauf auf diesen Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hier meine Meinung zu Rockhold gegen Werdum. Ja, auch das Thema wurde besprochen, ich meine, der Kampf wurde noch nicht bekannt gegeben. Und bislang ist es auch nur ein Wunsch von Luke Rockhold, der unbedingt gegen Fabrice Werdum kämpfen will. Die beiden haben seit Strikeforce schon Probleme miteinander. Da ging's, also es geht irgendwie immer hin und her, so richtig blicke ich da gar nicht mehr durch, was jetzt das Problem ist, was der eine mit dem anderen hat, aber sie necken sich im Endeffekt die ganze Zeit. Und Rockhold sagt, wenn ich jetzt in der Middleweight Division antrete, dann kämpfe ich wirklich nur gegen die Top-Contender, wenn es um was geht. Also ich kämpfe nicht gegen Luke Rockhold gegen Joel Romero um die goldene Ananas, sondern wenn, dann muss es da um den Titel gehen, sprich Interimstitel. Logisch, dass Rockhold damit auch anfängt. Ihm ist aber klar, dass Joel Romero eher warten möchte auf den Sieger zwischen GSP und Michael Bisping, und er könnte sich, also Luke Rockhold, jetzt vorstellen, gegen Fabrice Werdum anzutreten. Im Heavyweight, ich bin mir nicht so sicher, ob das so gut ausgeht für Luke Rockhold. es ist schon immer ein extremer Unterschied zwischen Middleweight und Heavyweight. Nicht, dass das Rockhold nicht wüsste, er trainiert ja schließlich mit Cain Velasquez und ich meine, Daniel Cormier war auch lange Zeit Heavyweight, also Rockhold weiß schon, wie sich das anfühlt. Aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, auch für die UFC, jetzt Werdum da gegen Rockhold zu stellen. Ich würde die beiden gerne gegeneinander sehen, aber irgendwie fühlt sich das halt so falsch an, diesen Kampf anzusetzen, weil man hat halt wieder so einen Spaßkampf, und ich denke mir so, nee, lass doch den Rockhold jetzt gegen jemanden in seiner Gewichtsklasse kämpfen. Es gibt ja da Leute, die Gegner brauchen, ist ja gar nicht die Frage. Jetzt gucken wir uns mal die Middleweight-Rankings an. Natürlich, Yoel Romero ist der Erste, der uns einfällt, aber Romero hat relativ klar gemacht, dass er nicht kämpfen wird, bevor er nicht um den Titel kämpft. Also ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn die UFC da jetzt einen Interimstitel ausrufen würde, aber es macht halt überhaupt keinen Sinn. Also von daher ist es für einen Arsch. Gut, man kann natürlich jetzt sagen, dass ein Luke Rockhold darauf wartet, wie der Kampf zwischen Whiteman und Musashi ausgeht. Das wäre eine Möglichkeit. Jotko, wenn er seinen Kampf gewinnt, wäre eine Möglichkeit. Derek Bronson, der würde ja, gibt's ja jetzt auch den Kampf gegen, gegen wen kämpft Derek Bronson nochmal in Auckland? Was, ich hab's erst die Woche berichtet. Habe ich schon wieder vergessen. Gegen wen kämpft denn Derek Bronson? Ist mir schon wieder völlig rausgegangen. Aber es gibt schon ein paar Contender für Luke Rockhold. Und ich brauche jetzt nicht unbedingt Luke Rockhold gegen Fabrice Werdum. Vielleicht in einem Grappling-Match. Also dieses Submission Underground-Ding von Jael Sonnen. In diesem Umfeld würde ich es, glaube ich, interessant finden, die beiden gegeneinander zu sehen. Aber in der UFC, ich weiß nicht, irgendwie so richtig habe ich da keinen Bock drauf. Hier ist es wahnsinnig warm, merke ich gerade bei mir in der Wohnung. Eigentlich habe ich, wenn ich das richtig sehe, die Heizung aus, aber also mir läuft jetzt hier, glaube ich, gleich die Brühe runter. Der Döpp ist auch am Start, hallo Döpp. Emil schreibt, Ricky, UFC 211 wird eine Mega-Card, 210 hat mich persönlich noch nicht überzeugt. Tja, dann gucken wir doch mal, an was das liegen könnte. 211 braucht man, glaube ich, nicht drüber reden, das ist phänomenal. Also guck mal, 210 hat schon mal einen richtig guten Main-Event. Cormier gegen Rumble Johnson, das ist schon mal was Fettes. Da freue ich mich sehr drauf. Zwei großartige Kämpfer. Ich glaube, Daniel Cormier ist oder hat halt momentan das Problem, dass es nicht so viele gute Light-Heavyweight-Contender gibt und man nicht erkennt, wie gut er wirklich ist. Ja, er kämpft halt jetzt zum zweiten Mal gegen Rumble. Wenn er den besiegt, dann kommt wieder John Jones unter Umständen ins Spiel. Alexander Gustafsson sollte er gegen Glover Teixeira gewinnen, aber gegen den hat er auch schon gekämpft und so. Ich glaube wirklich, dass DC so ein bisschen unterschätzt wird. Also man sollte das genießen, Daniel Cormier kämpfen zu sehen. Ist ein wundervoller, großartiger Kämpfer. Also diesen Main Event, da gibt's überhaupt nichts. Der ist wundervoll. Chris Whiteman gegen Gegard Mousasi. Mal ganz ehrlich, vor einem Jahr hätte das noch ein Titelkampf sein können, ja. Bevor Chris Whiteman halt eben diesen blöden Fehler gemacht hat gegen Luke Rockhold und andere Dinge, die danach falsch liefen, gegen Yoel Romero, Verletzungen und so. Aber prinzipiell ist Chris Whiteman immer noch Championship-Kaliber und Mousasi genauso. Also das ist auch aus meiner Sicht ein absolut legiter Co-Main-Event. Also an dem Kampf kann ich irgendwie auch nichts Negatives finden. Und Whiteman und Mousasi sind so ein bisschen die zwei, die hinter Yoel Romero lauern, sollte der sich verletzen oder irgendwie wieder durch Zufall Präparate zu sich nehmen, die nicht auf der USADA-Liste stehen oder sowas oder eben auf der USADA-Liste stehen, ist das, glaube ich, wirklich jemand, der Gewinner des Kampfes, der dann um den Titel kämpfen kann, gar keine Frage. Whiteman, Mousasi, aus meiner Sicht wirklich ist das ein absoluter, großartiger Co-Main-Event, also auch da gibt's nichts entgegenzusetzen. Cynthia Cavillo, so jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, gegen Pearl Gonzalez. Gut, da verstehe ich es, dass man jetzt nicht völlig ausflippt, aber ja, Cynthia Cavillo hat ja wirklich einen sehr guten Einstand gegeben. Es ist noch gar nicht so lange her. Was war denn das für nochmal für ein Event? Das war, gucke ich gerade, UFC 209, genau, da hat sie ja gegen Amanda Cooper gewonnen, beeindruckend gewonnen, jetzt ihr nächster Kampf, also von daher finde ich das auch wieder interessant, aber gut, ist jetzt kein Pay-Per-View-Kampf, das sehe ich auch so. Thiago Alves gegen Patrick Cote, okay, gehe ich jetzt auch nicht völlig durch die Decke. Will Brooks, da wartet man die ganze Zeit, dass der Typ endlich mal das zeigt, was man so ein Stück weit von ihm erwartet, ja, das fehlt ja noch so ein bisschen, dass wir da wirklich die Qualität des Will Brooks erkennen in der UFC, zwei Kämpfe, zwei Niederlagen. Aber ich freue mich auf Will Brooks, weil ich wirklich der Meinung bin, dass der Typ unheimlich viel Potenzial hat und wirklich was reißen kann in der Lightweight Division. Jetzt halt einfach, nee, er hat eine Niederlage in der, das gegen Ross Pearson war enorm eng, sowas. Ja, also ich bin der Meinung, der kann noch enorm viel reißen in der UFC, aber man möchte jetzt halt auch mehr oder weniger mal sehen, dass er gegen gute Leute dominant gewinnen kann. Und gegen Charles Oliveira kann er jetzt mal unter Beweis stellen, dass er in die UFC gehört und vor allem auch an der Spitze eine Rolle mitspielen kann. Und von daher finde ich diesen Kampf eigentlich sehr, sehr gut und auch einen schönen Kampf, um so eine Card zu eröffnen, um so eine Pay-Per-View-Card zu eröffnen. Also toller Kampf. Miles Jury ist zurück. Der Typ ist auch großartig. Ewige Winning Streak, dann verliert er gegen Donald Cerrone, lange Zeit weg gewesen vom Fenster, aber auf den muss man sich freuen, gegen Mike Del Torre, freue ich mich drauf auf den Kampf, Punkt. Kamaru Usman gegen Sean Strickland, das sind auch zwei Typen, zumindest ist mal Kamaru Usman, aber auch Sean Strickland, den muss man damit reinnehmen, die unter Umständen in nicht allzu ferner Zukunft um den Titel kämpfen können. Also das darf man einfach nicht mehr unterschätzen, auch wenn viele das gar nicht so wahrnehmen. Welterweight Division geht uns so ein bisschen am Arsch vorbei, weil da hat man ja die paar Vögel, die sich da oben streiten. Der Rest interessiert uns nicht. Ist eine sehr volle Division. Aber Sean Strickland besiegt Tom Breeze, Alex Garcia, Luke Barnard hat er besiegt, genau. Also das ist schon jemand, den muss man definitiv auf dem Zettel haben. Und Usman, Kamaru Usman, einer der besten Wrestler in der UFC. Phänomenaler Kampf. Also auf den Kampf freue ich mich auch sehr. Und dann wird's natürlich immer dünner. Patrick Cummins gegen Jan Blachowicz kann man noch hervorheben. Vielleicht ist das noch ein interessanter Kampf für den einen oder anderen. Katlyn Chookagian gegen Irina Aldana. Auf den Kampf freue ich mich sehr in der Women's Bantamweight Division. Also da sind schon ein paar gute Kämpfe dabei. Es ist nicht der stärkste Pay-Per-View, den die UFC in den letzten Monaten zusammengestellt hat. Gar keine Frage. Aber ich glaube, dass der ganz unterhaltsam wird. Ich bin da guter Dinge. So, der CEO ist auch am Start. Servus, Ricky. Ricky, wer, was ist eigentlich ACB? Haben ja einige gute Kämpfer unter Vertrag genommen. Ja, also ACB ist eine russische Kampforganisation, ja, MMA-Promotion, die sich anschickt, hier in Europa ein gewisses Vakuum oder anders einen gewissen einfach den Markt anzugreifen, sage ich jetzt mal. Also ich sage ja immer wieder, wenn du als relativ vernünftige MMA-Promotion, sprich Bellator, Ryzen oder vielleicht jetzt ACB, versuchst hier in Europa Fuß zu fassen, hast du jetzt noch eine gute Möglichkeit, mit der UFC mitzuhalten. In den USA oder in Brasilien, Kanada wird es schon eng, selbst in Australien, weil die UFC da relativ viele Märkte erschlossen hat, sage ich jetzt mal, und einfach die Vormachtstellung inne hat. Aber in Europa ist da noch relativ viel zu holen. Und ich bin auch der Meinung, dass Bellator, sie sind auf einem guten Weg, aber sie könnten noch aggressiver diesen europäischen Markt attackieren, sage ich jetzt mal. Also für mich wäre das Idealste halt wirklich die UFC-Strategie zu wählen und zu sagen, der Content ist in den Ländern, unser Content ist in den Ländern frei, verfügbar, wo man es nicht im normalen Fernsehen gucken kann. So war es ja früher auch mit UFC TV, das konnte man in Deutschland komplett umsonst gucken. Jeden Pay-Per-View der UFC konnte man in Deutschland umsonst gucken. Und gefühlt hat das mehr Leute zu diesem Sport geführt, als es jetzt aktuell der ganze Hype um Conor McGregor und Mayweather tut. Ja, also ich habe das früher häufig gehört, dass Leute sich Events einfach mal angeguckt haben, die dann nachts nach einer Party nach Hause kamen und kurz mal UFC TV angeworfen haben. Spätestens dann mit der App sowieso, als sie auf dem Apple TV war, jetzt überlege ich gerade, nee, ich glaube, da war es dann schon kostenpflichtig, aber ihr wisst, was ich meine, man konnte es ja auch vom iPad oder vom iPhone über Apple TV sich auf dem Fernseher streamen, also da haben viele davon Gebrauch gemacht und haben sich UFC-Events angeguckt, die das jetzt nicht mehr machen. Und wenn Bellator eine ähnliche Strategie fahren würde, würden die, glaube ich, hier einiges abgreifen können. Und ACB versucht letzten Endes jetzt hier auch diesen europäischen Markt anzugreifen. Es ist schwer zu sagen, wie zuverlässig oder wie vielversprechend dieses ganze Unterfangen ist, aber ACB ist zumindest mal eine Organisation, die man jetzt im Auge behalten sollte. Ja, würde ich jetzt mal schon so sagen. Es gibt auch ein paar Ungereimtheiten um die Promotion. Zuletzt bei dem Event in Manchester gab es dann zum Beispiel sowas, dass ein Punktrichter dazu animiert wurde, sich, obwohl er auf dem Unentschieden praktisch getippt hat, sich für einen Kämpfer zu entscheiden. Und später sagte ACB, ja, bei uns gibt's keine 10-10-Runden oder keine Draws, sondern es muss immer eine Entscheidung geben. Und wenn es ein Unentschieden gibt, muss der Punktrichter sich am Ende des Kampfes dafür entscheiden, welcher Kämpfer den Kampf gewonnen hat, was ja eigentlich überhaupt nicht geht und so auch in keinen Regularien vorgesehen wäre. Also steckt alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber was wichtig ist, ist, dass die UFC einfach auch in Europa ein bisschen Dampf Kopf bekommt. Ja, nicht nur von KSW, die natürlich den polnischen Markt inne haben und da relativ große Erfolge feiern können, aber sonst darüber hinaus wenig in Erscheinung treten. Bellator versucht so ein bisschen, wenn überhaupt, dann gelingt ihnen das in England. Aber das kratzt die UFC bislang nicht. Und wenn jetzt ACB noch mit dazukommt, dann hat man einfach drei Organisationen in Europa, die auch gute Kämpfer unter Vertrag haben und ein Stück weit für Konkurrenz sorgen hier in Europa. Und zwangsläufig dann natürlich auch in den USA. Also von daher bin ich ganz froh, dass es sowas gibt wie ACB. Wie gesagt, die Erfolgsaussichten, das ist schwer einzuschätzen, ob die wirklich mit ihrer Strategie Erfolg haben werden. Sie bringen unheimlich viele Kämpfe. Man kann die Kämpfe umsonst auf YouTube gucken. Das ist immer so ein Ding, weiß ich nicht, ob sich das auf Dauer bezahlt macht. Natürlich setzen sie auf Werbegelder, dass man es damit irgendwie reinfinanziert. Aber es wird, denke ich mal, nicht leicht sein, diese Promotion nur mit YouTube-Übertragungen am Laufen zu halten. Ich weiß nicht, wie sie in Russland zu empfangen sind, ob sie da vielleicht einen TV-Deal haben, das kann ich nicht sagen. Aber momentan versuchen sie zu attackieren. Und wenn genügend Leute auf den Zug mit aufspringen, haben sie aus meiner Sicht auch ganz gute Erfolgschancen, zumindest mal hier ein neuer Player zu werden in Europa. Wie gesagt, darum geht's mir jetzt erstmal, dass einfach ein bisschen Konkurrenz hier noch entsteht und man sich auch mal entscheiden kann, nicht zu einem UFC-Event zu gehen, weil zum Beispiel das ACB-Event oder das Bellator-Event besser ist. Ja, das finde ich schon mal nicht schlecht, ja, dass man der UFC auch mal auf Deutsch gesagt einen Stinkefinger zeigen kann. So, der Jens spricht hier nochmal das UFC London Thema an mit Brad Pickett. Gönn es doch dem Pickett, schreibt der Jens. Die Engländer lieben den Kauz mit dem Hut und den Hosenträgern, fand auch das Interview mit seinem Gegner nach dem Kampf, hat den Daumen nach oben verdient. Kann mir gut vorstellen, dass es an den neuen Eigentümern liegt, dass die Kämpfer so schnell getrennt werden. Für den Gelegenheitszuschauer wirkt das halt nicht so spektakulär. Vielleicht haben die Refs die Anweisung eher zu trennen. Nee, also gerade dieser Ref, wie hieß denn der nochmal? Mensch, Neil irgendwas. Der ist mir diesbezüglich schon immer aufgefallen, ja, dass er da die Kämpfer relativ schnell trennt. Das hat nichts mit dem neuen Regime, sage ich jetzt mal, zu tun, die da irgendwie eine Prämisse vorgeben, Kämpfer früher aufzustellen. Und in dem Fall ist es halt auch völlig unverhältnismäßig gewesen. Also ich kann verstehen, dass Leute damit ein Problem haben, nach 12 Sekunden in einer Runde einen Takedown zu sehen. Und dann passiert aus Sicht des Mainstream-Zuschauers 4 Minuten gar nichts am Boden. Dabei passiert da eine ganze Menge. Es ist halt einfach nur schwierig zu verstehen, weil Jiu-Jitsu, Grappling und so, das ist halt sehr komplex, wenn es nicht die einfachen Moves sind, sage ich jetzt mal. Und vor allen Dingen gerade zu Beginn einer Runde oder eines Kampfes, wo beide Kämpfer noch relativ viel Kraft haben, ist es halt auch nicht immer so leicht für jemanden eine Submission durchzuziehen. Ja, guckt euch die Eddie Bravo Invitationals an, wie lange das manchmal dauert, bis da wirklich richtig gute Jiu-Jitsu-Kämpfer Submissions anbringen können. Das ist halt einfach nicht leicht und man braucht die Zeit dann auch, um gewisse Aktionen zu zeigen. Also ich glaube nicht, dass das von der UFC ausgeht, dass die Referees dazu animiert werden, Kämpfer schnell aufzustellen. Ich habe das Gefühl, dass das einfach, das ist halt dem Typen seine Art. Der will halt die Jungs da nicht so lange am Boden sehen und will immer irgendwie Action, Action. Dann steht er da, Action, Action, macht irgendwas. Dann denke ich mir, halt doch deine Fresse. Denn offensichtlich hast du gar keine Ahnung von dem, was du da gerade sagst. Ja, wenn zwei Leute am Käfig stehen und der eine kontrolliert das Armgelenk des anderen und der versucht mit dem Fuß irgendwas zu machen, dann ist das gerade Kämpfen, was die da tun, du Depp. Das ist das, was ich in dem Moment denke. Und am liebsten würde ich da echt mit der Ringglocke, wenn es eine gäbe, reinrennen und dem Typen das Ding über den Kopf ziehen, weil das mir in dem Moment eine interessante Situation verbaut. Ja? Und vor allem gehen die Kämpfer in einer neuen Situation dann, wenn sie am Käfig stehen, ganz anders mit der Sachlage um. Ja? Also sie wissen, okay, wenn ich jetzt hier nicht sofort attackiere, werde ich wieder getrennt. Und das wiederum macht sie dann vielleicht anfälliger für irgendwelche Kontertreffer oder so. Ja, wer sagt nicht, dass Corey Anderson anders kämpfen würde, wenn er gewusst hätte, okay, ich kann den Kampf durch Clinch irgendwie in eine Richtung bringen, die mir zugute kommt. Jetzt hat er die Kämpfe die ganze Zeit vorher gesehen und muss davon ausgehen, dass wenn er clincht, dass es dann relativ schnell getrennt wird und das Ganze ihm nichts bringt. So war es wahrscheinlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde, das ist halt einfach eine scheiß Botschaft, die da gesendet wird von diesem Typen. Und ich kotze da ab. Ich weiß gar nicht, ob man es merkt. Und mit Pickett, ja, ich gönne es Brad Pickett, darum geht's mir ja nicht. Und was es mir hier geht, ist, dass da ein riesen Brimborium gemacht wird. Und wenn es immer so wäre, würde es mir ja gar nicht so negativ auffallen oder so überhaupt auffallen. Aber dadurch, dass andere einfach verschwinden, die aus meiner Sicht wirklich essentiell diesen Sport mitgestaltet haben, wie zum Beispiel Mike Goldberg, die werden völlig wegignoriert, wenn die UFC verlassen. Und selbst beim Uriah Faber hatte ich nicht das Gefühl, dass da so ein Aufriss gemacht wurde wie jetzt bei Pickett. Und das ist mir halt irgendwie negativ aufgestoßen. Ich gönne es Brad Pickett. Hey, hervorragend, super, toll. Endlich haben sie es kapiert, dass sie verdiente Kämpfer auch ordentlich verabschieden sollen. Genauso soll es ja eigentlich auch sein, nur halt bei allen. Und nicht nur bei Brad Pickett, der mit Verlaub halt einfach nur ein Mittelklasse guter Kämpfer war. Ist. Der Emi schreibt... Ricky, mach auf jeden Fall weiter. Der Kanal wird noch wachsen, der Sport wird immer größer und auch dein Kanal wird es werden. Einfach der Sache Zeit geben, mach ich. Übrigens, ich bin ja kein großer Fan von Robin Black, aber ich habe natürlich seinen Launch seines UFC-Kanals, seines YouTube-Kanals letzte Woche mitverfolgt und er hat was gesagt, was ich mir wirklich zu Herzen genommen habe und was ich auch unheimlich logisch finde. Er sagt halt, ja gut, er wurde ja von, wie heißt diese Geschichte, bei der der vorher war, Fight. Also dieser kanadische MMA-Kanal, wie hießen die denn nochmal? Oh, fällt mir jetzt auch wieder nicht ein. Was ich mir nicht aufschreibe, das vergesse ich direkt. Da wurde er entlassen und er sagte, wenn ein Jiu-Jitsu-Kämpfer einen Kampf verliert, hört er danach auch nicht auf zu kämpfen, sondern er versucht wieder aufzustehen, daraus zu lernen und in seinem nächsten Kampf besser zu sein. Und genauso sieht er jetzt seine Situation. Ja? Er muss halt jetzt wieder sich aufraffen und einen neuen Kampf kämpfen und versuchen, da erfolgreich zu sein. Und er sagt, ich habe keine Ahnung, wie das auf YouTube läuft. Ich weiß nicht, wie das mit Audio- und Video-Equipment läuft. Wir sind sozusagen White Belts in der Geschichte, aber wir fangen damit jetzt an. Und wir versuchen, uns immer weiter zu entwickeln und irgendwann einen schwarzen Gürtel in YouTuberei zu bekommen, sage ich jetzt mal. Und ich habe so noch nie auf diese ganze Sache geblickt, ja. Also, aber es ist halt so logisch. Es ist genau wie mit allem, was man macht. Man braucht eine gewisse Zeit, um besser zu werden, um auf sich aufmerksam zu machen. Ja, du kannst der beste MMA-Kämpfer aller Zeiten sein. Wenn davon keiner mitbekommt, wirst du halt nicht in der UFC kämpfen. Also musst du irgendwie auf dich aufmerksam machen und vor allen Dingen nicht aufgeben, weil du vielleicht jetzt mal einen Kampf verlierst oder beim Training scheiße aussahst oder so. Und das ist schon in mir drin. Also ich werde hier nicht aufhören, nur weil wenig Leute zugucken oder weil weniger Leute zugucken mal oder Abonnentenzahlen runtergehen oder sonst irgendwas. Ich liebe diesen Sport und ich habe es immer gesagt, deswegen mache ich's. Ja, ich wollte damit vorhin nur anmerken, dass ich sehe halt diese Masse, die, wir bleiben mal dabei, Ground and Pound zum Beispiel erreicht und sie machen nichts damit, gar nichts, null. Sie geben ihren Fans, sage ich jetzt auch mal, ich sag gleich dazu, ich sehe niemanden als Fan oder so. Also für mich ist jeder ein Zuschauer oder wir sind eine Community. Ich finde diesen Begriff für Leute, die sich sowas angucken, die als Fan zu bezeichnen, völlig fehl am Platz, ja. Also ein Fan ist für mich was ganz anderes als das, was da impliziert wird dann von so Seiten wie zum Beispiel Facebook, die ja dann, da früher hieß das ja auch irgendwie Fanseite oder so. Sei es drum. Ich bin halt der Meinung, dass da Ground and Pound auch ihren Lesern mehr geben muss, ja. Es muss ganz klar sein, dass man als UFC-Fan zuerst auf die Ground and Pound Facebook-Seite geht und da immer die aktuellsten News liest. Oder von mir aus nur ein Bild sieht, der und der Kampf wurde bekannt gegeben. Und ich weiß nicht, warum mich das so ärgert, aber wenn ich morgens um 10 auf die Seite gehe und da steht noch nichts von BJ Penn gegen Dennis Siever, denke ich mir, leck mich doch am Arsch. Hier sind 20.000 Leute, die ihr vereinigt habt und die erfahren nichts davon. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Also mich macht das irgendwie fuchsteufelswild. Wahrscheinlich bin ich ja auch noch mal ein bisschen anders unterwegs, weil ich ja selber versuche, aktuellen Content zu produzieren. Aber ja, das nervt mich halt so, dass da andere so eine Plattform haben und nichts damit anfangen können. Gar nichts. Im Endeffekt sich nur darauf ausruhen. Und das kotzt mich an. Also ich mach weiter, Emil. Jens schreibt, das denke ich auch, wenn MMA in Deutschland wächst, dann wachsen auch die Zuschauer- bzw. Hörerzahlen, habe ich gerade thematisiert. Also wie gesagt, wenn wir jetzt immer nur zu 15 sind bei diesem Livestream, kein Problem, juckt mich nicht. Natürlich wäre es geil, wenn es 150 oder 1500 wären, gar keine Frage. Aber mir macht es ja trotzdem Spaß, ob ich jetzt mit 15 Leuten rede oder früher zu Wrestling-Zeiten mit 500. Ja, das ist ja im Endeffekt scheißegal. Du laberst dieselbe Kacke ins Mikrofon beziehungsweise in die Kamera, wie ja, ob es jetzt mehr oder weniger Leute sind. Aber ich ärgere mich halt, dass es ja, offensichtlich das Potenzial gibt, mehr Leute anzusprechen, aber es ist so schwer, die zu erreichen. King Kong Mari schreibt, Nationen im MMA-Sport sind mir Wayne, finde Siva als Kämpfer nicht attraktiv. Verdum gegen Rockhold ist gleich Klitschko gegen Maske. Der King Kong Mari, das gefällt mir immer wieder. Der ist immer derjenige, der die Dinge mehr oder weniger auf den Punkt bringt und immer in die negative Richtung steuert. Und das war ich nicht böse. Ich mag den wirklich sehr. Also fast jeder Kommentar bringt mich zum Schmunzeln und das ist ja schon was Cooles aus meiner Sicht. Rockhold gegen Verdum mit Klitschko gegen Maske zu vergleichen, das beleidigt jetzt sowohl Verdum als auch Rockhold, wobei Klitschko ja wirklich ein guter Boxer war und Maske, gut, da sage ich jetzt nichts zu. Was haben wir hier? Jim schreibt, bin gerade erst reingekommen. Willst du aufhören, Ricky? Nein, will ich nicht. Ich freue mich schon immer auf Donnerstag 17:30 Uhr. Ich werde Donnerstag 17:30 Uhr aufhören und ab April das Ganze mittwochs 19:30 Uhr, 19:45 Uhr machen. Also ich werde überhaupt gar nichts aufhören. Es wird auch dieses Wochenende ein neues Ranking-Video geben. Schon interessant, wie sie das gestaltet. Auch da kann ich euch schon mal sagen, wenn ihr euch das Video anguckt, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr die Gestaltung gerne hättet, dieser Rankings. Ja, ich überlege halt, okay, sollst du wirklich nur einen schwarzen Hintergrund machen und dann einfach auf weiß oder mit weiß dann die Punkte und eben Nummer 1, 2, 3 etc. Hinschreiben oder soll da ein bisschen was animiert sein oder sonst irgendwas? Das interessiert mich natürlich alles. Was ist für euch wichtig? Weil ich bin so ein Typ, wenn es wirklich nur um nackte Zahlen geht, dann zeigt mir nur die nackten Zahlen. Da brauche ich keine Musik, da brauche ich keine Animation oder sonst irgendwas. Aber ich weiß halt, auf YouTube muss sich immer irgendwas bewegen, um Leute dazu zu animieren, sich das Ganze auch weiter anzugucken. Deswegen, auch da brauche ich so ein bisschen eure Hilfe. Wie gesagt, dieses Video wird kommen. Dann bin ich guter Dinge, dass ich jetzt in der UFC-freien Zeit auch endlich mal mein Prospect-Video fertig bekomme. Also ein Video, wo ich einfach so ein bisschen aussichtsreiche Kandidaten für die UFC vorstellen möchte. Bei mir natürlich auch eine Zeitfrage und die Live-Chats, Timeline-Ausgaben und so, das wird es alles weitergeben. Der Buddy ist da. Hallo Buddy, Max Mustermann ist großer Fan von M1 Global. Emil, stimmt die Info mit Wanderlei Silva gegen Jael Sonnen? Die sollten ja schon vor langer Zeit gegeneinander kämpfen. Wanderlei hat ja bei Ultimate Fighter Sonnen angegriffen. Also die Nachricht stimmt. Bellator plant, wie gesagt, für den 24.06. ein Pay-Per-View im Madison Square Garden. Main Event Silva gegen Sonnen. Außerdem soll noch Fedor gegen Matt Mitrione mit auf die Card. Phil Davis gegen Ryan Bader könnte mit auf die Card kommen. Ist ja, wäre ein Light-Heavyweight-Titelkampf bei Bellator. Das Debüt von Lawrence Larkin könnte mit auf diese Card kommen. Man versucht einfach eine relativ gute Card auf die Beine zu stellen. Und das einzige Problem, was ich mit diesem Event habe, ist, dass Bellator das Ganze als Pay-Per-View vermarktet. Was ich nicht verstehe, weil, vielleicht wisst ihr das nicht, Bellators Geldgeber, sage ich jetzt mal, ist ja Viacom. Und Viacom gehört der Sender Spike. Und da läuft normalerweise auch Bellator. Und normalerweise willst du ja mit deinem Produkt, also wenn du das jetzt so siehst, dass Viacom praktisch der Sender gehört, auf dem Bellator läuft, möchtest du ja eigentlich, dass viele diesen Sender einschalten, um dann Bellator zu sehen. Warum die sich jetzt dafür entschieden haben, nochmal ein Pay-Per-View auf die Beine zu stellen, den zweiten erst in der Bellator-Geschichte, das verstehe ich nicht. Das macht für mich keinerlei Sinn. Also ich bin der Meinung, wenn sie wirklich jetzt auf Free TV gegangen wären, beziehungsweise ist das ja auch Bezahlfernsehen Spike, aber ihr wisst, was ich meine, würden sie damit wirklich eine richtig große Masse ansprechen. Das würden viele Leute sich angucken und bei einem Pay-Per-View bin ich mir nicht so sicher. Weil für ein Pay-Per-View ist Jael Sonnen gegen Wanderlei Silva jetzt nicht so mega fett. Ja, Fedor, okay, könnte interessant werden, aber ob der noch so eine große Drawing-Power hat, das ist auch ein bisschen riskant. Ja, also der Pay-Per-View wird jetzt nicht völlig untergehen, das glaube ich jetzt auch nicht, aber ich bin der Meinung, dass Bellator mehr davon gehabt hätte, wenn sie sich jetzt hier wirklich auf ihren TV-Deal beschränkt hätten und gesagt hätten, Bellator 180 ist ein Spike-Event, so wie jedes andere auch und wird nicht via Pay-Per-View gezeigt. Aber insgesamt ist das mal zumindest eine Card mit Ausrufezeichen. Und ich freue mich auf diese Card. Ja, Jess Sonnen gegen Wanderlei Silva verspricht einfach im Vorfeld ganz interessant zu werden mit dem Trash-Talk. Ich glaube, dass es dann im Kampf selber keine großen Überraschungen geben wird und das jetzt auch nicht so ein mega geiler Kampf wird. Ich gehe davon aus, dass Jess Sonnen das Ding durch sein Wrestling gewinnt, aber ist schwer zu sagen. Wir haben beide, oder Jess Sonnen haben wir gegen Tito Ortiz natürlich gesehen, aber Wanderlei Silva schon lange nicht mehr gesehen, das ist dann immer schwer einzuschätzen. Aber prinzipiell, um auf deine Frage zu antworten, stimmt diese Nachricht. Max Mustermann schreibt, auf UFC TV war es gratis, um den Markt für einige Länder halt zu stärken, indem Interessenten angezogen werden. Der Chat ist wieder so klein, ich kann das auf die Distanz manchmal nicht richtig entziffern. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ja, das ist letzten Endes das, was ich gesagt habe. Also man hat halt einfach das stimmt eigentlich nicht. Es war nicht in manchen Ländern gratis auf UFC.tv, sondern es war ausschließlich in Deutschland so, beziehungsweise vielleicht auch in der Schweiz und in Österreich, aber zum Beispiel in England war es nie gratis, auch wenn es kein TV-Deal gab. Es war halt einfach so, dass die UFC gesagt hat, okay, wir werden in Deutschland verboten, darum ging es ja damals, die UFC durfte im deutschen Fernsehen nicht gezeigt werden. Also bieten wir den deutschen Fans die Möglichkeit, unseren Content umsonst via App gucken zu können. Das war einfach so eine Art Retourkutsche. Daher kam das, dass die UFC gesagt hat, in Deutschland, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es in Österreich und in der Schweiz auch so war, aber zumindest in Deutschland bieten wir unseren Content for free an. Es ging nur darum, den deutschen Gesetzgebern so eine mitzugeben, sage ich jetzt mal. So entstand das. Also das hatte zwar die Auswirkung, dass mehr Leute sich dann vielleicht UFC-Events angeguckt haben, weil sie halt umsonst waren, aber das war nicht der eigentliche Plan dahinter. Lief darauf hinaus. Der Olla ist da. Ich habe früher UFC-Events so 2010 auf Sport 1 geguckt, nachts nach einer Party, extra um 4 Uhr nach Hause etc. und so. Ja, das war eine coole Zeit, gar keine Frage. Und da bin ich auch das erste Mal intensiver auf diesen Sport gestoßen. Ich habe zwar davor auch schon immer wieder davon gehört, aber hatte einfach gar nicht so den Drang danach, mir das jetzt im Netz irgendwie zusammenzuklicken. Damals war natürlich auch die Leitung noch nicht so schnell, dass man sich da Zeug runterladen konnte und das zeitsouverän angucken konnte. Ich bin dann auch zu den DSF-Zeiten oder Sport1-Zeiten drauf gestoßen. Max schreibt noch, was Ryzen macht, gefällt mir auch. Auch Darren Statement. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren, was du mit dem Statement findest oder meinst. Ja, bei Ryzen, das ist halt so eine typische Japan-Geschichte. Ja, da gibt's ein paar Kämpfe, die sind wirklich. Das sind starke Kämpfer und dann hast du halt so ein Bullshit wie Gabby Garcia oder so. Da gebe ich jetzt halt nicht viel drauf, ja. Aber sind immer mal wieder Kämpfer dabei, die man definitiv auf dem Zettel haben sollte. Weiß jemand, wie lange der Reebok-Deal mit der UFC noch läuft? Ich finde diese Einheitskleidung einfach nur noch nervig. Das habe ich vor nicht allzu langer Zeit. Mal nachgegoogelt und hab's völlig vergessen. Es waren keine 5 Jahre, es waren 3 Jahre. Ich gucke nochmal nach, Buddy, und werde dich spätestens nächste Woche dann darüber informieren. Mir fällt's nicht mehr ein. Ich habe neulich erst darüber was gelesen und wollte dann auch wissen, wie lange der Deal noch läuft. Ich bin auch der Meinung, dass diese Einheitskleidung. Also ich sag nicht, dass es unbedingt schadet, aber irgendwie war es cooler, als man halt da diese Typen mit ihren individuell gestalteten Plakaten und T-Shirts und auch Buchsen rumrennen gesehen hat. Also das nimmt so ein gewisses Flair einfach von diesen Events und alle Kämpfer sind halt gleich und das ist doof, weil eigentlich jeder individuell zu betrachten ist und manchmal konnte man sich halt auch Kämpfer besser merken, weil man wusste zum Beispiel, Brad Pickett kommt immer mit Zeitung, Hut, Feinripphemd und Hosenträger zum Oktagon und zack, wusstest du, wer das ist, konntest den verknüpfen, okay, Brad Pickett, das ist der und das fehlt natürlich jetzt so ein bisschen. Alle sehen gleich aus und ich finde es auch schwierig. Mir persönlich ist es jetzt gar nicht, mir stößt es eigentlich gar nicht so negativ auf, weil ich die meisten natürlich sowieso schon kenne und nicht mehr diesen Effekt unbedingt brauche, dass ich einen sehe und dann ihn anhand irgendwie irgendwelcher T-Shirts oder anderer kreativer Mittel wiedererkennen muss. Also das Ich meine, was halt auch früher gut war, dass man so ein kurzfristiges Aufsehen erregen konnte. Wenn jetzt zum Beispiel du wie früher Tom Lawlor als Hulk Hogan zum Beispiel zum Ring gekommen ist, ja, dann war der natürlich erstmal präsent im Kopf und man konnte sich den Typen merken. Ja, das fehlt natürlich schon so ein bisschen. Ja, also aber insgesamt gebe ich dir recht. Das Reebok-Ding braucht kein Mensch. Geht einem nur auf den Sack. Und die Kämpfer verdienen deutlich weniger Kohle. Das ist, glaube ich, natürlich auch noch ein absolutes Hauptproblem an der ganzen Sache. Max schreibt auch nochmal, er findet, dass der Mainstream so seine Tücken hat, wie man mit Stitch und Goldberg umgegangen ist. Naja, absolut. Also wenn es hier nochmal darum geht, wie die Leute verabschiedet wurden und wie Stitch da mehr oder weniger weggeekelt wurde für seinen Reebok, Anti-Reebok-Kommentar. Ich denke mir dann auch immer, die UFC ist so eine große Organisation, die sollte sich eigentlich nicht mit so Kleinigkeiten beschäftigen, weil in dem Moment, wo sie Stitch da wirklich vor die Tür setzen, lenken sie das Interesse auf diesen Vorfall nochmal wirklich direkt darauf. Also diese Äußerung von Stitch, da hätten vielleicht zwei Seiten drüber geschrieben und dann wäre das Ding durch gewesen, aber dadurch, dass er danach entlassen wurde, weil er Reebok kritisiert, führte halt dazu, dass das erstens mal Reebok angegriffen wurde, weil man natürlich Reebok für diese Aktion mehr oder weniger verantwortlich gemacht hat. Die konnten aber gar nichts dafür, die entscheiden nicht, wer geht und wer nicht geht. Und man hat halt noch mehr den Fokus auf Reebok gelegt und ich glaube, dass es damit auch zusammenhängt, dass wirklich jeder kleinste Fuck-up von Reebok direkt aufgegriffen wird von der MMA-Community und Reebok direkt auf die Mütze bekommt. Ja, dass gewisse Fehler grundsätzlich nicht passieren sollten, bei einem Launch vor allem, darüber brauchen wir nicht reden, aber ich glaube, insgesamt hat die UFC sich keinen Gefallen damit getan, wie sie mit eben solchen Äußerungen wie jetzt von Stitch getätigt wurde, damals umgegangen sind, ja, oder die Geschichte mit Matt Mitrione, der keine Reebok-Schuhe hatte und die er anziehen sollte, die passten ihm nicht und dann hat er sich da barfuß hingesetzt. Das ist halt, also so ein Schwachsinn, dann lass den doch da seine Adiletten tragen oder weiß der Kuckuck was. Also, ja. Fight Network, CEO, sagt's mir jetzt nochmal, genau darum ging's. Robin Black ist klasse, der Typ hat richtig Ahnung, er redet halt nur viel. Also, das muss ich auch nochmal sagen. Ja, Robin Black hat, gar keine Frage, enorm viel Ahnung, aber er muss halt wirklich aus jeder Kleinigkeit irgendwie einen philosophischen Vortrag machen. Und ich denke mir immer, halt's Maul mit deinem Gefasel und erzähl mir einfach, warum Jimmy Manuwa Corey Anderson aufs Maul gehauen hat. Das ist das, was ich von dir hören will. Und hör auf mit dem ganzen Drumherum Geschwafel und so. Also das kotzt mich tierisch an Robin Black. Ich gebe dir absolut recht, der Typ hat eine Gabe, Dinge zu erkennen in Kämpfe oder auch an Kämpfern, das ist phänomenal. Also ich finde es großartig, dass es so Leute gibt, die einfach so ein Feingefühl haben für Nuancen, ja, die über Sieg und Niederlage entscheiden. Aber dieser philosophische Anstrich von Robin Black, der geht mir unglaublich auf den Sack. CEO schreibt, was sagst du zu Belforts Anfrage, CM Punk kämpfen zu wollen? Der Typ ist echt tief gesunken. Schade, dass so eine Legende sich am Ende so lächerlich macht. Ich hoffe weiterhin, dass Belfort das nicht ernst meint, auch wenn mehr oder weniger jetzt ja nochmal gesagt wurde, er meinte es ernst, er möchte wirklich gegen CM Punk kämpfen. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist, weil prinzipiell gebe ich dir absolut recht, so ein Kämpfer sollte sich nicht auf so ein Niveau herablassen. Und ich denke mal, die Reaktion, die man von vielen MMA-Kämpfern im Vorfeld zum Punk-Debüt gehört hat, spiegeln im Endeffekt ja auch das wider, dass man sagt, ja, ich find's großartig, dass sich jemand mit 36, 37 das zutraut, dass er diesen Schritt wagen möchte, aber eigentlich ist die UFC nicht die richtige Bühne für so einen Typen. Er sollte eigentlich in unteren Ligen erstmal sein Glück versuchen und braucht halt einfach Zeit. Aber dass er prinzipiell dafür bereit ist, was zu tun und sich seinen Traum da zu verwirklichen, finden ja alle großartig. Aber dass jetzt wirklich Belfort hergeht und sagt, ja, gegen den möchte ich meinen Retirement-Kampf absolvieren. Das kann ich gar nicht glauben. Also das möchte ich auch einfach nicht glauben. Das kann einfach nicht wahr sein. Und ich behaupte weiterhin, das hat er nur zum Trollen gesagt. Alles andere macht mich fast schon wütend. Ja? Und ich hoffe auch, dass die UFC CM Punk einfach jetzt, was weiß ich, zu Titan schickt oder keine Ahnung. Der kann von mir aus an jedem Wochenende Q&A-Ausgaben aufnehmen und auf UFC TV dann ausstrahlen oder sonst irgendwo. Aber ich möchte so jemanden einfach nicht im Oktagon sehen. Also das ist, nee, brauche ich nicht. Und ich möchte ihn auch nicht gegen Vitor Belfort sehen. Für mich wäre Belfort gegen Anderson Silva wirklich ein toller Retirement-Kampf geworden. Dazu kommt er jetzt erstmal nicht. Müssen wir mal gucken, wen Belfort dann so vor die Fäuste bekommt. BJ Penn gegen CM Punk wäre vielleicht der Kampf, den ich mir noch gefallen lassen würde. Totti schreibt, wie schafft man es in die UFC? Ja, ich würde mal sagen, mit viel Talent und viel Trainingseifer. Und ein guter Tipp wäre, sich einen ordentlichen Gym zu suchen. Ich glaube, die Frage ist natürlich immer, wenn du in Deutschland hier wirklich das Ziel hast, irgendwie MMA professionell zu machen, in die UFC vor allem zu kommen, wäre es, glaube ich, kein schlechter Rat, wirklich zu versuchen, in die USA zu gehen. Wenn du die Möglichkeit hast, was weiß ich, vielleicht bist du Student oder so, kannst ein Auslandssemester studieren, sowas würde ich versuchen. Ich würde sowieso versuchen, mir viel Input zu holen. Also Tiger Muay Thai ist ja auch immer sehr empfänglich für Gastkämpfer, einfach da mal ein halbes Jahr mit trainieren. Vielleicht auch in Brasilien, ich finde die Terence Hill-Geschichte cool, dass der gesagt hat, er geht nach Brasilien, trainiert da Jiu-Jitsu, weil da sind halt einfach die Besten. Das sind alles so Unterschiede, die dann vielleicht Türen öffnen und du kannst dir deinen Traum von der UFC früher erfüllen oder überhaupt erfüllen, weil hier in Deutschland gibt's nicht so viele Gyms, die dir die Möglichkeit bieten, wirklich in die UFC zu kommen. Vielleicht Planet Eater mit Peter Sobota unter Umständen, ja, aber auch da behaupte ich jetzt einfach mal, wäre es sinnvoller, vielleicht nach Stockholm zu gehen, zu Alliance oder die Jungs in Paris sind auch nicht schlecht, wo Francis Ngannou trainiert und noch so ein Vogel. Da könnte man auch mal versuchen, irgendwie unterzukommen. Aber prinzipiell würde ich mir halt wirklich sehr, sehr, sehr, sehr gute Gyms, sehr, sehr gute Trainer suchen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du mit jemandem zusammenarbeitest, dem du 100% deine Karriere anvertraust und du das Gefühl hast, dir kann ich mich weiterentwickeln und das ist der richtige Schritt, also einfach auch so ein bisschen auf dein Bauchgefühl hören, dann würde ich da vielleicht versuchen zu bleiben. Aber wenn du wirklich mehr oder weniger alle Möglichkeiten hast, dann geh zu TriStar. Das ist meine erste Empfehlung. Geh nach Montreal, trainier mit Farah Sahabi. Einen viel besseren Coach wirst du nicht bekommen, beziehungsweise ein viel besseres Gym. Absolute Killer, die da trainieren. Und aus meiner Sicht, wenn jemand die Möglichkeit hat, wäre das meine erste Anlaufstation. Gucken, wie es dann für mich da so läuft. Vielleicht Kontakte knüpfen nach New York und da bei Hanzo Gracie trainieren. Da gibt's ja mit Farah Sahabi Verbindungen. Über den kann man dann vielleicht wieder mit Matt Serra und Ray Longo irgendwas anleiern. Also das ist eben das, was du versuchen musst. Du musst halt wirklich mit sehr, sehr guten Leuten zusammenarbeiten. Aber ich glaube, es ist schwer, es hier von Deutschland aus immer mal wieder anzutreten und darauf zu hoffen, dass die UFC dich irgendwann mal entdeckt. Also ich glaube, man muss da hier aus Deutschland heraus sehr aktiv werden, um wirklich UFC-Kämpfer zu werden. Vor allem erfolgreicher UFC-Kämpfer. Man möchte ja nicht am Ende seiner Karriere mal noch so zwei Kämpfe geschenkt bekommen auf irgendeine Deutschland-Card und dann einen Hampelmann machen, so wie Nick Hein oder so. Ja, also du wirst ja dann vermutlich auch eine gewisse Leistung bringen und Contender werden. Oder vielleicht willst du auch einfach nur mal so wissen, wie man es in die UFC schafft. Oder deine Frage war darauf bezogen, wie man es in die UFC schafft und einfach nur zugucken kann. Also da wäre natürlich Ticketmaster eine gute Anlaufstelle. Ah, macht nur Spaß. Das Statement von Ryzen war, dass sie keine Konkurrenz zur UFC darstellen wollen, sondern den Weg von Pride verfolgen. Was ja zwangsläufig zur Folge hat, dass sie eine Konkurrenz für die UFC werden. Ja, also Pride war ja eine sehr, sehr große Konkurrenz für die UFC. Ob die das jetzt beabsichtigt haben oder nicht, sei dahingestellt. Aber in der MMA-Community war es ja dann schon so, dass Pride einfach die geileren und cooleren Events gezeigt hat. Und der UFC zu Hochzeiten von Pride definitiv den Rang abgelaufen hat. Der alte Schwede ist da, sagt Servus. King Kong Marek. Was? Gesetze sind halt immer Lobbyarbeit. Pokern ist auch so ein lächerliches Thema. Naja, aber erstmal 17 Fluppen drauf rauchen und 8 Korn kippen. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Einheitskleidung ist grundsätzlich keine schlechte Idee, schreibt der alte Schwede. Macht nach außen ein besseres Bild, das Design von Reebok ist nur langweiliger und sieht halt unterm Strich total bescheuert und scheiße aus. Also man hat selten so einen Schwachsinn an Menschen gesehen, wie das, was Reebok da den Leuten aufzwängt. Das ist halt so mein Problem. Dabei hat Reebok, wenn man so mal so durch das Portfolio scrollt und sich die Klamotten von denen anguckt, ein paar echt coole Designs auf Lager. Aber das UFC-Design, das sie sich da ausgedacht haben, das sieht so bescheuert scheiße aus und so öde lang, die Farben so kacke. Also das ist total abstoßend, finde ich, wenn man das sieht und man fragt sich, wer eigentlich das fabriziert hat, wer dafür verantwortlich ist. Und ich verstehe auch nicht, warum es so wichtig ist, dass wirklich jede Hose genau gleich aussieht, also ich meine jetzt nicht farblich, sondern vom Design her oder von den Applikationen dieses Dreiecksgedöns da auf den Buchsen, das verstehe ich nicht. Warum kann man da nicht so ein bisschen mehr Vielfalt walten lassen? Also das geht gar nicht. Das sieht aus wie Kacke. Kaufen wir auch nichts mehr von Reebok, solange das so scheiße aussieht. Allgemein wird im deutschen Fernsehen kaum über Kampfsport berichtet. Vielleicht hier und da mal über Boxen, aber dass sie über MMA berichten, erlebt man nie. In den USA hat es einen ganz anderen Stellenwert. Absolut, ja, wobei Deutschland ja schon grundsätzlich ein gewisses Boxinteresse hat. MMA hat halt hier einfach einen schlechten Ruf, das muss man so sehen. Aber ich bin guter Dinge, dass MMA so ein bisschen in die Mainstream-Sportmedien schwappen könnte mit einem möglichen Conor McGregor-Floyd Mayweather-Kampf, ja, dass dann das Thema eher mal aufgegriffen wird und vielleicht noch 5 Leute weiter dann die UFC verfolgen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Von daher macht so ein Kampf zwischen Conor McGregor und Floyd Mayweather auch diesbezüglich Sinn für die UFC. Auch wenn man davon ausgehen muss, dass Conor McGregor den Kampf verlieren wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach nochmal so ein bisschen Zulauf für die UFC bedeuten könnte, wenn dann, was weiß ich, bei Sky Sport News HD plötzlich über diesen Kampf berichtet wird. Und dann wollen die Leute halt wissen, wer ist dieser Conor McGregor? Und man wird alte McGregor-Pressekonferenzen zeigen. Man wird das Nate Diaz Monsterdosenwurfzeug da zeigen. Und die Leute wollen wissen, was ist das für ein Typ? Und ich glaube schon, dass wenn du McGregor einem breiten Publikum zeigst, weckt der Interesse und man möchte mehr von diesem Typen sehen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass man über diesen Kampf vielleicht den einen oder anderen noch als Fan gewinnen kann. Emil schreibt, Ricky, weißt du, in welchen Ländern MMA verboten ist? Also, ich weiß, dass es in Frankreich verboten ist. Und dann fällt mir jetzt konkret nichts ein. Gibt mit Sicherheit noch ein paar, aber Frankreich ist somit das Prominenteste. Ist ja auch der Grund, warum der Cage Warriors Welterweight Champion, dessen Name mir jetzt wieder entfallen ist. Gucken wir jetzt einfach mal. Die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat. Ach, das ist hervorragend, wenn man hier Cage Warriors Welterweight Champion eingibt. Normal spuckt der Google dann direkt eine Antwort aus, aber in dem Fall natürlich nicht, weil Cage Warriors einfach die zu kleine Promotion ist offensichtlich. Und jetzt bin ich auf der Cage Warriors Seite. Das gibt's ja gar nicht. Und hier wird als Middleweight Champion Jack Marshman noch angekündigt. Also das ist natürlich völliger Käse. Der kämpft nämlich mittlerweile in der UFC und es ist auch schon länger her, dass er Cage Warriors Champion war. Ach, das ärgert mich, dass mir jetzt der Name nicht einfällt. Wenn ich ihn jetzt gleich lese, dann ärgere ich mich wieder, weil es doch so auf der Hand lag und wahrscheinlich steht's mittlerweile auch schon im Chat. Aber es ist so schwierig, sich in so kurzer Zeit immer all die ganzen Sachen zu merken, die man eigentlich sagen möchte. Und wenn man dann länger Zeit hat oder einen Gesprächspartner hat, der dann mit einem noch so ein bisschen interagiert, hat man wiederum länger Zeit, darüber nachzudenken, wer eigentlich wo welchen Titel hält. Und Karl Amuso ist natürlich der Welterweight Champion. Wann ist der nochmal Champion geworden? Am 18.02. Genau. Ja, und er ist der Franzose, hat aber die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, weil eben in Frankreich MMA verboten ist. Und das ist so, ja, sein Protest gegen dieses Verbot. Warum hat sich Bellator nicht gleich Black gesichert? Viele Fans wären sicher dann mitgegangen und hätten ihren Fokus mal abschweifen lassen. King Kong Mari schreibt noch, zu Bellator finde er sollte, ach nee, zur Belfort. Mein Gott, ich muss diesen Chat wieder größer machen. Einen Moment. So, zu Belfort finde er, sollte sich wieder Stierhormone reinziehen, dann bekommt er auch neben Hirn wieder Eier. Ja, Robin Black zu Bellator, mal abwarten, ob es da nicht irgendwie noch eine Möglichkeit gibt, dass die beiden Seiten zusammenarbeiten. Er hat jetzt, wie ich das mitbekommen habe, einige Anfragen bekommen, um Events zu kommentieren, nicht von Bellator, sondern von anderen Organisationen in Japan und auch in Europa. Also Robin Black muss sich mit Sicherheit keine Sorgen machen über seine Zukunft. Ngannou trainiert bei MMA Factory, genau, so heißen die. TRT Vitor war doch klasse, oder? Ja, ich weiß halt nicht, ob TRT Vitor klasse war. Ich habe damals geflucht, als er Rockhold so K.O. geschlagen hat. Natürlich war die Aktion geil, aber für mich war Rockhold halt so ein Prospect, der einen kleinen Dämpfer dadurch erhalten hat. Und es war eigentlich unfair, was da passiert, das muss man definitiv sagen. Natürlich war es spektakulär, gar keine Frage, und hat für tolle Highlight-Reels gesorgt. Aber ich weiß nicht, also wenn ich jetzt ein Fußballspiel sehe, würde ich es jetzt auch nicht geiler finden, wenn einer ständig von der Mittellinie trifft, weil er da halt einen stärkeren Schuss hat, weil er sich vorher irgendwas reingespritzt hat. Ich finde schon, dass man mit gleichen Voraussetzungen antreten sollte, und die waren damals aus meiner Sicht nicht gegeben. Spektakulär war es allemal. In Oklahoma kämpfen auch Latifi gegen Little Nog. Wurde das gerade bekannt gegeben? Okay. Denkst du, dass ein Kampf zwischen McGregor und Mayweather zustande kommt? Mittlerweile gehe ich davon aus, dass es zustande kommt, weil alle Seiten so viel Geld verdienen können, dass es fast schon idiotisch wäre, diesen Kampf nicht anzusetzen. Es ist halt nur die Frage, ob die UFC damit ein Problem hat, dass ihr größter Star von einer absoluten Boxlegende auseinandergenommen wird, weil davon gehe ich aus. Ich glaube nicht, dass Mayweather, dass McGregor im Ansatz eine Chance hat gegen Mayweather. Ich würde sogar behaupten, dass Mayweather McGregor vorführen wird über den gesamten Kampf. Und ich weiß, es heißt immer wieder, ja, der McGregor hat eine Linke und man muss einfach aufpassen, wenn der mal trifft. Ja, ey, die besten Boxer ihrer Zeit haben gegen Mayweather gekämpft und hatten auch Power ohne Ende und haben nichts zustande gebracht. Will mir jetzt jemand erzählen, dass Canelo Alvarez weniger Power hat als Conor McGregor? Glaubt nicht. Also aus meiner Sicht hat Canelo Alvarez definitiv sogar noch mehr Power als Conor McGregor. Und ihm ist halt nichts gelungen gegen Mayweather. Es war eine andere Zeit, klar. Canelo war vielleicht auch noch zu früh dran mit diesem Kampf, ja. Aber er hat definitiv genügend Power gehabt, um Mayweather auszunocken. Du musst ihn halt erstmal treffen. Und das ist nicht so leicht gegen den besten defensiven Boxer aller Zeiten oder zumindest der letzten 10 Jahre. Deswegen, ich gehe davon aus, dass Mayweather diesen Kampf klar dominieren wird. Und das ist der einzige Punkt, der diesem Kampf wahrscheinlich im Wege steht, dass die UFC jetzt momentan abwägt, wie viel Schaden nimmt unser wichtigster Kämpfer durch so eine Niederlage? Ich bin der Meinung, nicht allzu viel, wenn überhaupt, weil du wirst definitiv mehr Leute wieder auf die UFC aufmerksam machen. Du wirst viele Leute haben, die dieses Entertainment um McGregor in Zukunft weiterverfolgen wollen, auch wenn er in der UFC kämpft. Vielleicht sagt die UFC aber auch, hey, wenn der jetzt so viel Geld verdient mit so einem Mayweather-Kampf, unter Umständen kämpft er nie wieder für uns, weil er genügend Geld eingenommen hat. Ist gut möglich. Vielleicht sind sie deswegen auch noch zurückhaltend. Aber ich bin momentan mir relativ sicher, dass es, wenn überhaupt, nur noch an der UFC hängt. Also McGregor und Mayweather scheinen ganz cool mit diesem Ding, mit diesem Deal zu sein. Und wenn die UFC jetzt noch grünes Licht gibt, dann geht's natürlich erst richtig ab, weil dann muss natürlich verhandelt werden, wer kriegt die Pay-Per-View-Rechte, steht da jetzt Showtime Boxing oder steht UFC Fight Pass irgendwo, und ihr wisst, was ich meine, die Details auszuhandeln, das wird auch nochmal eine fette Nummer. Von daher befürchte ich, dass wir dieses Jahr, wenn überhaupt, dann Spätherbst beziehungsweise zum Ende des Jahres diesen Kampf sehen, aber wenn ich jetzt mich hundertprozentig festlegen müsste und Geld draufsetzen würde, würde ich sagen, 2018 gibt's diesen Kampf erst. Also da sind einfach noch so viele Dinge zu klären, das Juni-Ding, das glaube ich nicht, dass da was zustande kommt, aber dass dieser Kampf überhaupt eine Möglichkeit hat, angesetzt zu werden, die Wahrscheinlichkeit sehe ich doch relativ hoch. Angeblich fast in trockenen Tüchern, aber Wayne, der Kampf. Der Kampf selber ist für mich nicht das Spektakuläre. Die Duelle, die Rededuelle im Vorfeld sind das Interessante. Die Spannung, einfach was uns erwartet am Kampfabend, finde ich interessant, das alles mitzunehmen. Es ist einfach ein Wahnsinns-Mega-Sport-Event. Nicht nur ein Combat-Mega-Event, sondern wirklich für die Sportwelt was unglaublich Großartiges. Und da ist es drumherum für mich fast interessanter als der Kampf, weil, wie gesagt, da glaube ich, wird es nicht viele Überraschungen geben. Ob das jetzt fast in trockenen Tüchern ist, es ist so schwer zu sagen, man hört ständig irgendwie wieder was. Mir geht es auch fast auf den Sack, dass jede Woche jede kleinste Aussage so aufgepumpt wird, als wäre das jetzt irgendwie, was weiß ich, für eine Mega-News. Jetzt gerade wie bei der Nummer von Conor McGregor, der ja mit Michael Conlan zusammen in New York war und da dessen Profi-Box-Debüt begleitet hat und er dann die Mikrofone schreit, I'm the Boxing Guy und hin und her, da denke ich mir, ja, das ist halt was Conor McGregor, was er immer macht, das ist nichts Besonderes und ihr tut jetzt gerade so, als ob jetzt hier sonst was passiert wäre. Also dieser künstlich erzeugte Hype geht mir wahnsinnig auf den Sack. Und es geht eigentlich nur darum, Klicks für die einzelnen Newsseiten damit irgendwie zu generieren. Ja, gerade wenn man dann liest, wo habe ich es heute gelesen? Ich glaube, bei Fox Sports war die Überschrift auf Twitter, Conor McGregor hat vermutlich eine weitere große Hürde für den Mayweather-Kampf oder so genommen. Und ohne drauf zu klicken, wusste ich sofort, was die Nachricht ist. Die Nachricht ist, dass Mayweather sich mit der Nevada State Athletic Commission geeinigt hat, seine Strafe für den Flaschenwurf ein bisschen reduziert hat und Nevada gesagt hat, ja, wir haben prinzipiell nichts dagegen, ihm eine Boxlizenz zu erteilen. Das ist aber an sich eigentlich jetzt erstmal nicht irgendwie die News, die man zusammen mit diesem Kampf in Verbindung bringen müsste. Ja, es ist jetzt, dir geht's denen, eigentlich wäre ja die News gewesen, Conor McGregor bekommt eine neue, oder seine Strafe wird reduziert, seine verhängte Strafe für die UFC 202-Geschichte. Und unter Umständen kann man dann als Fazit noch bringen, ja, und das wird ihm mit Sicherheit auch helfen, sollte er für eine Boxlizenz irgendwann mal da vorstellig werden. So. Aber das machen sie halt nicht. Es geht immer nur, es muss in der Headline immer Floyd Mayweather und Conor McGregor stehen, damit die Leute draufklicken und nur darum geht's. Und das geht mir wahnsinnig auf den Sack. Ich berichte deswegen bei den Timeline-Ausgaben wirklich nur über das Wichtige, was sich halt verändert in der Konstellation Mayweather-McGregor, beziehungsweise was sich in der McGregor-Welt verändert. Also diese Nachricht mit I'm the Boxing Guy und so, das finde ich für einen Arsch. Der P ist da. Warum ist MMA in Frankreich verboten? Politisch unkorrekt. Ja, also warum das da verboten ist, ist wahrscheinlich, sind dieselben bescheuerten Gründe wie in Deutschland und in anderen Ländern. Conor versus Mayweather, Schönheitswettbewerb, Jessica Alba gegen Angela Merkel, King Kong Marek. Also nach jeder Live-Chat-Ausgabe hier könnten wir eigentlich so eine King Kong Marek-Zitate-Ausgabe machen. Heute mein Lieblingszitat, Mayweather gegen McGregor ist gleich Merkel versus Jessica Alba in einem Schönheitswettbewerb. Shinsuke Nakamura, glaubst du, dass MMA irgendwann Boxen ablöst? Ich bin absolut der falsche Mensch, um diese Frage zu beantworten, weil bei mir MMA Boxen eh schon abgelöst hat. Für mich findet Boxen nicht mehr statt. Ich weiß, was du meinst, Mainstream und so weiter und so fort. Vermutlich wird es schwer für MMA wirklich Boxen abzulösen, weil Boxen hat halt hundert Jahre Vorsprung vor MMA. Aber für mich, ich kann keinen Boxkampf mehr angucken, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn ich Boxen angucke, denke ich mir, oh nee, warum trennt der die denn jetzt schon wieder? Also es fehlt so viel, wenn du nur einen Boxkampf anguckst und MMA-Kämpfe sonst dir anschaust. Dann fehlt da so viel, ja, um wirklich ein richtiger Kampf zu sein, dass ich Boxen gar nicht mehr angucken kann. Und ich bin immer der Meinung, jeder, der mal ein, zwei UFC oder MMA-Events anguckt, müsste eigentlich zum selben Fazit kommen, wie ich jetzt gerade eben, dass das bei einem Boxkampf so viel rausgenommen wird, dass so ein Kampf wirklich interessant macht, dass man sich Boxen gar nicht mehr angucken möchte. Aber ja, wird ja immer so ein bisschen verklärt, gerade hier in Deutschland. Boxen ist der Gentleman-Sport und so. Und MMA sind die verrückten Asozialen, die sich nur auf die Fresse kloppen wollen und mit Stahlkappen immer aufs Hirn eindreschen und so. Also, was ich da schon für absurde Dinge gehört habe. Unglaublich. McGregor gegen Mayweather, Counterpuncher gegen Counterpuncher. Schreibt der Emil, ich glaube, dass man Floyd Mayweather nicht unbedingt so als Counterpuncher sehen sollte. Mayweather weiß schon genau, was er macht. Natürlich ist es jemand, der dadurch, dass er defensiv sehr, sehr gut ist, von seinen Kontern lebt. Aber es ist kein Kämpfer, der nur reagiert. Ja, bei Mayweather spielt sich viel, viel mehr ab. Und McGregor wird zwar auch immer so ein bisschen mit einem klassischen Counterpuncher verglichen, weil er halt viele Treffer aus so einer Position heraus setzt und auch viele Kämpfe gewonnen hat, aber auch er ist mehr als ein Counterpuncher. Also für mich, die Aussage stimmt über beide, aber für mich nimmt es eigentlich viel zu viel, oder wie kann ich es am besten ausdrücken, das beschreibt eigentlich nicht die Qualität, die beide Kämpfer haben, weil sie sind mehr als nur Counterpuncher. Also so sehe ich es jedenfalls. King Kong schreibt noch, Golovkin schaue ich auch, den Wladimir-Kampf schaue ich mir auch an. King Kong Marek, Wladimir Klitschko, stimmt, der kämpft, der wurde der Kampf verschoben, wann kämpft der? Ich, also die Boxgeschichte verfolge ich nur sehr, sehr, sehr am Rande. Und das von den Klitschkos bekommt man natürlich hier in Deutschland eher mal mit, warum auch immer. Eigentlich gibt es da schon noch ein paar andere Kämpfer, gerade in den USA, die ich, glaube ich, ein bisschen interessanter finde. Aber es ist dann wieder schwierig, sich das anzugucken hier in Deutschland. Und ja, es gibt auch genügend MMA-Events und man hat gar nicht die Zeit, sich jeden Boxkampf anzugucken. Jedenfalls geht es mir so. Was habe ich noch auf meinem Zettel stehen? Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, eins noch. Und zwar hat die UFC ja letzte Woche bekannt gegeben, dass man ja im September in Rotterdam halt machen wird und im Oktober in Danzig. Das waren dann auch alle Termine für die UFC 2017 in Europa. Das bedeutet, es wird kein UFC-Event in Deutschland geben 2017. Und wie es dann 2018 aussieht, müssen wir mal abwarten. Also für die UFC scheint Dänemark ein sehr interessantes Reiseziel zu sein. Dann gehe ich mal davon aus, dass Irland auch wieder aufschlagen wird. Normal lässt man Irland nicht so lange außen vor. Ich gehe davon aus, dass es also nächstes Jahr ein Event in Irland geben wird, in Dänemark sehr wahrscheinlich, in England. Dann bleiben noch zwei Termine übrig, wenn es bei diesen 5 jährlichen Besuchen der UFC in Europa bleibt. Wenn es gut läuft, ist Deutschland mit im Boot. Ich überlege gerade, wer sich sonst noch aufdrängen könnte. Man hört immer mal wieder die Türkei sehr interessant für die UFC. Ich weiß nicht, wie sich das aktuell jetzt entwickelt mit der politischen Lage in der Türkei, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Ich glaube, Dana White hat mal in der Richtung gesagt, ja, das ändert schon einiges. Russland muss man natürlich auch immer mit einbeziehen als möglichen neuen Schauplatz für die UFC. Ja, also ich glaube, es könnte auch 2018 schwierig werden, für Deutschland ein Event abzubekommen. Aber, ja, ich bin guter Dinge. Ich hoffe, dass 2018 Deutschland wieder mit dabei ist. Na, mit einer Megacard. Emil schreibt noch. Deswegen auch, was extreme Bilanzen bei Boxen, siehe Mayweather 49 und 0. Ach, hier geht's ja schon viel weiter oben los. Da schreibt er eben nämlich, Boxen bietet kaum Variation. In MMA gibt es Bodenkampf, Clinch, Stand und so weiter. Ja gut, und im Boxen macht man natürlich auch immer wieder diese Schaukämpfe, möchte ich fast schon sagen, dass man wirklich versucht, diese Null ewig zu halten und du kämpfst erstmal 30 Mal gegen irgendwelche völligen Pfeifen, ja, bis du dann mal ansatzweise gegen Weltklasse-Kämpfer antritt, das ist natürlich alles, wie das vermarktet wird, finde ich auch alles sehr, sehr bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann verlierst du ein, zwei Mal und plötzlich bist du nur noch eine Pfeife. Ich finde das irgendwie sehr, sehr befremdlich, was da beim Boxen abgeht. Ich finde gerade bei sowas wie bei einer Kampfsportart ist es völlig normal, dass du Kämpfe verlierst. Ich meine, genau darum geht es ja letzten Endes. Und wenn du halt 4 Leute hast, die alle einen zu Null Rekord haben, dann sagt das für mich eigentlich nur aus, dass dieser Sport in der Tiefe unheimlich schlecht besetzt ist, ja, weil genau das möchte ich, das ist doch für mich das Geile, wenn ich ein UFC-Event gucke, dass ich eigentlich nie 100% vorhersagen kann, wer diesen Kampf gewinnt, ja. Beim Boxen kannst du es bei vielen Kämpfen eben schon, außer wenn dann wirklich mal die Nummer 1 gegen die Nummer 2 antritt oder so, und selbst dann kannst du es oft, also ja, diese zu Null Records, die deuten oder zeigen aus meiner Sicht nur auf, was im Boxen falsch läuft, ja, dass man zu lang versucht, Kämpfer aufzubauen und von wirklichen Herausforderungen fernzuhalten. Und das ist halt so ein altes Denken, kommt vielleicht auch so ein bisschen noch aus dieser Wrestling-Zeit, wo das was zu bedeuten hatte, wenn jemand unbesiegt war. Für mich persönlich ist das völlig Latte, wie oft jemand einen Kampf verloren hat. Mich interessiert, wie kämpft er jetzt? Wie der vor 3 Jahren gekämpft hat, gegen wen er da verloren hat, interessiert mich vielleicht bei der Analyse, aber nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel vorher einen Kampf von ihm sehe, wo er sehr, sehr gut aussieht. Da sage ich doch nicht, ah, das ist aber eigentlich eine Pfeife, weil der hat vor 4 Jahren gegen Jan Ulrich beim Radfahren verloren. Ja, wisst, was ich meine. Ich muss jetzt auch wieder ins Bett. So, Max schreibt noch, UFC Fight Night Hamburg hat mir gefallen, besser als das Berlin-Event im Vorjahr, ja, sehe ich auch so, die Hamburg-Geschichte war eigentlich ganz gut, die Card war jetzt nicht die fetteste aller Zeiten, aber ja, man soll ja mit den wenigsten zufrieden sein. Gab letztens eine UFC Fight Night oder ein Fight Night Event in Australien, alle Außenseiter haben gewonnen, Kombi-Wette mit 10 Euro ergaben 10.000 Euro Gewinn. Ja, und das ist eben das Geile, ich meine, bei Boxkämpfen, wie gesagt, wenn du, das finde ich auch krass, wenn du so eine Mayweather Boxcard dir mal anguckst, ja, zum Beispiel Pacquiao gegen Mayweather, wenn es einen vergleichbaren Megakampf in der UFC gäbe, ich sage jetzt mal McGregor gegen GSP, dann wäre diese Card von vorne bis hinten vollgepackt mit großartigen Kämpfen. Und in der Boxwelt ist es halt so, dass unter Umständen noch der Co-Main-Event interessant ist und danach sind da nur noch Pfeifen. Also das ist auch was, was ich nicht verstehe. Das ist auch für mich ein Problem. Ich setze mich doch nicht hin und gucke mir 6 Stunden Boxen an und da kämpfen davor irgendwie 12 Kämpfer, die ich bei mir in einer Muckibude sonst zugucken kann, wie sie da Schattenboxen machen gegen irgendwelche anderen Pfeifen. Ich möchte mich ja nicht so sehr aufs Boxen einschießen. Dana White sagte mal, dass es in Mexiko ein echtes Problem ist, eine Veranstaltung zu starten. Glaubt, da ging es um die Diaz-Brüder. Ja gut, man hat es ja letzten Endes dann auch in Mexiko hinbekommen. So, das war's. Mein Zettel ist abgearbeitet. Ich muss noch ein bisschen an meinem Pacing arbeiten. Ich bin sehr impulsiv in diese Sendung gegangen. Ich kann ja kurz noch was am Rande erzählen. Es ist wirklich so, ich habe jetzt übrigens hier eine Uhr stehen, das kann ich euch mal zeigen, weil ich möchte nicht mehr länger machen als 1,5 Stunden. Deswegen habe ich mir hier diese Uhr hingestellt. Eigentlich möchte ich nicht länger machen als 1:15, aber wenn ich das jetzt gesagt hätte, dann hättet ihr gesagt, ja, aber du bist ja schon bei 1:22. Ich kann ja nichts dafür. So, das muss ich jetzt noch mal kurz sagen. Es ist wirklich so, dass ich Donnerstag und in Zukunft Mittwoch wirklich die ganze Zeit auf Arbeit mich wahnsinnig freue auf diesen Nachmittag. Das ist so unglaublich. Das ist so ein absolutes Freudegefühl auf diesen Nachmittag, ja, wenn es dann 17.30 Uhr endlich losgeht. Und so gegen 17 Uhr falle ich in ein absolutes Loch. Da bin ich hundemüde, wirklich wie eingeschaltet. Schlagartig bin ich hundemüde und denke mir so, oh, wie soll ich denn jetzt die Sendung schaffen? Dann beginnt die Sendung, dann brenne ich auf einmal wieder und möchte alle Themen, die mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen sind, eine Woche lang, mit einmal am liebsten in einen Satz verpacken und raushauen. Und dann überschlage ich mich immer vor lauter Freude, gehe dann so impulsiv in die Sendung rein, dass ich mittendrin mich wieder zurückfahren will. Also unterm Strich, in mir drin steckt so viel Herzblut, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich liebe es, diese Ausgaben zu machen und ich liebe diesen Sport. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich freue mich unheimlich, dass ihr dabei seid. Und wie gesagt, weil es jetzt ja ein paar Mal angesprochen wurde, ich werde nicht aufhören, definitiv nicht. Diese Timeline-Geschichte, es spricht wahrscheinlich ein Irrer zu euch, macht mir so viel Spaß. Ich sitze da so gern dran und überlege mir, was kann ich da jetzt darüber sagen? Habe ich die News mit dabei? Habe ich das vergessen? Ist das wichtig? Habe ich darüber getwittert? Dann gucke ich natürlich auch immer, ja, bei Facebook hat Ground & Pound schon darüber geschrieben. Nee, okay, alles klar, ich mache jetzt eine Timeline-Ausgabe mit News, die noch nicht mehr bei Ground & Pound stehen. Dann, da geht mir sofort einer ab. Ja, das ist für euch alles völlig egal. Ich möchte euch nur erzählen, weil wir sind ja Freunde. Also da geht mir total einer ab. Das ist fast wie eine Droge für mich. Es ist auch immer ganz wichtig, dass wenn ich irgendwas poste, dann gucke ich sofort nach dem Hashtag, wie viele haben das sonst noch gepostet und freue mich wahnsinnig, wenn ich relativ weit vorne bin. Deswegen habe ich diese Woche auch mal sehr verstimmt darauf reagiert, dass das berichtet wurde, dass MMA Junkie brandaktuell, ich glaube am Montag verkündet hat, dass Derek Lewis gegen Mark Hunt in Auckland kämpfen wird. Oder bei Neuseeland-Card. Da habe ich mir so gedacht, hey, what the fuck, ich habe vor 10 Tagen schon darüber geschrieben, aber natürlich nutze ich das keine Alte. Aber man muss natürlich seine Rolle kennen, seinen Platz muss man einfach kennen und sich da auch dann mit zufrieden geben, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, es macht mir einfach so viel Spaß. Ich kann es nur so mal sagen, es macht mir so viel Spaß. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, ja. Umso mehr, umso besser. Aber selbst wenn ich hier nur mit dem P, mit dem Alkan und mit dem Max sitze, ich bin am Start. Der P schreibt, Ground and Pound sind so Pimmelbirnen. Also, das gibt's ja gar nicht. Gut, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, schaut mal auf YouTube vorbei. Am Wochenende, dann bringe ich ein neues Video mit den geupdateten Rankings fürs Quartal 1 2017. Und wie gesagt, nächste Woche hoffe ich, dass ich noch ein Video hinbekomme mit aussichtsreichen Talenten in der UFC. Und mal gucken, was sich sonst noch so ergibt. Vielen Dank fürs Zugucken und bis denne. Antenne? Übrigens, das mit der Antenne habe ich natürlich von den Landfunkern. Liebe Podcast-Freunde, diese Woche ist was passiert. Das hat mir schwer zu schaffen gemacht. Denn zum ersten Mal sind die Download-Zahlen unter 100 gesunken. Das war wirklich was. Habe ich jetzt so auch noch nicht mal parat, dass mir das mal passiert wäre. Ist natürlich ein Zeichen von euch, dass ich entweder mein Zenit überschritten habe oder ihr kein Interesse mehr an dem Ganzen habt. Aber auch da kann ich euch schon mal für alle, die noch zuhören, die freudige Botschaft verkünden. Ich werde nicht aufhören, ich mache weiter. Aber ihr könnt mir ja dabei helfen, dass doch ein paar Leute mehr zuhören und das Ganze einfach ein bisschen retweeten, teilen, liken, was auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Oh, wer es bis hierhin durchgehalten hat, der kriegt auf jeden Fall mal einen extra Applaus. Den könnte ich jetzt vielleicht einspielen. Ich hoffe, man hört ihn.